So, das ist eine Gelegenheit für mich, hier was zu sagen. Ist dann demnächst auch Gelegenheit für euch, was zu sagen. Als erstes, ach ja, wollen wir gleich wieder klarstellen, dass das hier irgendwie, naja, dass hier jemand ist, der durchaus Musik zu schätzen weiß, die sich dadurch auszeichnet, dass in ihr Kuhglocken zu hören sind. Genau, dieser Beifall ist eine gute Gelegenheit für mich, erstmal mich willkommen zu fühlen und Tag, Tag, Tag, Tag zu sagen. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. 你玩摇滚，你玩它有啥用啊？ Keller ist wieder. Ich weiß, ich bin da ganz alleine. Musik, wo ich mich reinlegen könnte. Second Hand Rose sind it. New Chinese Folk. Ganz so neu nicht, von 2004. Second Hand Rose. Die Titel sind quasi nicht zu entziffern. Das war Track 1. Wir werden vielleicht danach noch den Fink, oh, total spitze, Track 9. Egal wie. Second Hand Rose, großartige Musik. Davon werden wir nachher sicher noch was hören. Ansonsten, geht's hier irgendwie bunt durcheinander. Und ich bin fast geneigt, vielleicht wieder nochmal, weil der jetzt irgendwie doch, wenn man sowas zwei oder dreimal macht, dann kann man sagen, jetzt wird's Tradition, jetzt wird's Brauch, jetzt gehört's dazu. Unseren wunderbaren Willkommensdialog. Tach, tach, na, geht so und selbst muss ja, na denn, Rinja hauen, hier jetzt mit euch nochmal durch zu zelebrieren, wobei ich auch fast, wer den jetzt nicht so richtig parat hat, der kann kuttner.de Forum und muss dann da Willkommensspruch anklicken, kann sich da nochmal Sicherheit holen, da steht da drinne, tach, tach, na, geht so und selbst muss ja, na denn, Rinja hauen. Vielleicht gäbe es von eurer Seite, ansonsten machen wir das so, da müsstet ihr jetzt schnell sein, vielleicht noch ein Vorschlag für so eine andere vierteilige Nullkommunikation, wie man so, wenn man so zur Arbeit kommt, zur Schule kommt, wenn man jemanden trifft, mit dem man sich eigentlich nichts zu sagen hat, aber gerne so tun würde, als ob man sich mit dem unterhalten hätte, wie so ein Dialog 3, 4 Erwiderungen aussehen könnte. Wenn ihr Vorschläge hättet, die besser, präziser, asozialer als Tach, Tach, na, ihr zu uns selbst? Muss ja. Na denn, Rinja hauen. Hättet, dann solltet ihr hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Wann bin ich wieder laut heute hier? Hängt ein Telefon. Mein lieber Scholli, ich brüll ja wieder was zusammen. 0331 für Potsdam, 7097. Genau, das ist die Telefonnummer. Die ersten zwei Versuche gelten einen neuen Dialogvorschlag und dann geht's los. Hallo. Hallöchen. Ah, Hallöchen, wer bist denn du? Ich bin der Cleo. Cleo? Theo mit Theo. Theo. Genau. Theo, hättest du denn jetzt noch einen, sagen wir mal, präziseren so Dialog, an den du dich vielleicht erinnern kannst, weil du ihn selber besonders stullemäßig hin und wieder zu machen pflegst, zu reden pflegst? Naja, da gibt's so einige, ne? Na, sag doch mal, mach mal einen Vorschlag. Na, also richtig so null Kommunikation, eigentlich nichts gesagt, aber alles gesagt. Ja, ich sag so, na, und dann sagt er, ne? Dann sag ich, ja, tschö. Na, der ist zu kurz. Das muss schon 3, 4 Wiederholungen. Man muss schon ein Gefühl haben, dass es ein Gespräch gewesen ist. Also so wie mein Vorschlag ist ja, den wir jetzt die letzten 2 oder 3 Male gemacht haben, der auch, wie gesagt, wer sich nicht sicher ist, kuttner.de, Forum, Willkommensspruch, abrufbar ist. Mein Vorschlag lautet eigentlich Tach. Tach. Tach. Na? Ja, ich kann nicht. Jetzt so, ja? Also so, aber so, dass man so 4 Erwiderungen, so 4-mal hin und her, 3-mal, so, 4-mal hin und her hat. Naja, das müsste ich mir dann mal ein Köpfchen machen, ne? Na, dann mach dir mal ein Köpfchen. Na, ich schreib das dann einfach bei dir da ruf auf die Seite. Naja, oder du rufst jetzt dann nochmal an und machst mal einen richtigen reellen Vorschlag. Das, wie lange brauchst du denn jetzt, dir einen Kopf zu machen? Ich bräuchte eine halbe Stunde. Halbe Stunde? Um nichts zu sagen, brauchst du praktisch eine halbe Stunde. Das Hut ab, mein lieber Scholli. Wie lange brauchst du, wenn du wirklich was sagen willst? Und hier dann geh an. Naja, keine Ahnung, 5 Sekunden vielleicht. Ja. Na, dann überleg du mal und ich versuch mal jetzt hier bei jemand anders, ob der einen ordentlichen Vorschlag hat, okay? Gut, ansonsten müssen wir praktisch den nehmen, den Hallo? Hier ist Erik. Ja. Hättest du denn jetzt einen besseren Eröffnungs-Null-Gesprächs-Dialog-Vorschlag als der, den wir jetzt die letzten 3, 4 Male gemacht haben? Ja, na, da ist so eine Sache so mit so einem Typen, der ankommt. Ich habe mich vorher mit einem anderen unterhalten und der meint, was sagt er? Und ich ja wieder, na, alles Mögliche. Ach so, na, das nutzt aber nichts. Also richtig, nee, wie wenn wir uns auf der Straße treffen. Wissen, wir müssen miteinander reden, wollen aber eigentlich nicht miteinander reden, reden aber doch miteinander, sagen dabei nichts, wollen aber in einer Art und Weise nichts sagen, dass wir hinterher das Gefühl haben, dass wir doch miteinander gesprochen haben, verstehst du? Ja, naja, dann so Sachen wie, und sieht es aus, muss ja. Ja, naja, das ist ja schon, steht ja hier schon drin, ist ja, der alte lautet ja Tach. Ja. Tach. Denn Icke, na? Er, Jezo und selbst Icke, muss ja er, na denn, Icke, Rinjahauen, er, Rinjahauen. Die Frage ist nur, ist der zu verbessern oder ist der jetzt schon praktisch 1A, top, Naja, der Tag müsste weg. Wieso dein Tag? Naja, weil Tag sagt man heutzutage nicht mehr. Also sowas wie Jau. Sag mal, willst du mal fertig machen? Jau? Na, Jau sag ich doch nicht. Ja, bei uns sagt man das. Und was sagt man sonst noch? Mach mal noch andere Vorschläge. Was sagt man sonst noch? Also so als Eröffnungswort. Ich wäre ja bereit von, aber na, Jeze und selbst muss ja na den Rinjahauen, das ist schon akzeptiert. Ja. Du hättest jetzt Kritik am Tag. Ja. Tag, gefällt dir nicht. Ne, Tag kenne ich so nicht, also. Kennst du so nicht? Von wo rufst du an? Aus Storkow. Storkow? Hier sagt man, bei uns sagt man Jau. Jau? Oder gibt's noch was? Warte mal. Also ich mach noch die Telefonnummer, dass wir vielleicht ein paar Begrüßungsvorschläge hier haben. Aber Jomen, was geht, mach ich nicht. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Also jetzt, wer einen Vorschlag hat, wie man sich so begrüßen kann, wenn man nicht Tag sagen will und als... Seine Halbautomatik. Ah, nein! Hier, so. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam. Für Leute, die Tag sagen wollen. 7097110. Was hältst du von Strastwit hier? Strastwitje, das ist Russisch. Ja, yeah, ist klar, bloß. Ist doch cool, ist doch saucool, oder? Ja, ich meine, du ruft aus Storkow an. Das klingt servus. Sowieso wie ein russischer General Storkow. Ja, Servus ist doch auch noch so eine Sache. Servus, dann können wir gleich Grüß Gott sagen. Ja, genau, Grüß Gott auf jeden Fall. Ja, na, Grüß Gott, sagt ihr in Storkow? Nee. Nee, das ist erst naja, siehst du, warte mal, hallo, hast du mal hier einen vernünftigen Begrüßungsvorschlag? Kannst du mal dein Radio ausmachen? Das hab ich schon. Kollert ja hier zurück, wer bist denn du? Ich bin Oliver. Oliver. Ich bin gerade rechts dran. Also, da gibt's ja in Berlin den Oliver Platz. Bist ja, du der? Ja, das ist mein Bruder. Super. Nee, aber, also als Ergänzung hätte ich jetzt noch selbst irgendwie, alles fit im Schritt und dann antworten. Oh nein, hör auf, nee, das wäre echt zu proletarisch. Den ja, kannst du beim Berliner Rundfunk loswerden. Ich habe noch einen von meiner Urgroßmutter, den sie mir mal erzählt hat. Ich hoffe, den kriege ich noch zusammen. Ja, mach mal. Und zwar ein Westdeutscher und Berliner und der Westdeutsche ruft den Berliner an, hey, Sie da. Und der Berliner, meinen Sie mir? Und der Westdeutsche korrigiert ihn natürlich, nee, mich, also doch Sie, nein, ihn, nein, mir und so weiter und so fort. Ja, nein, es geht jetzt nicht um lustige Dialoge. Trotzdem bezweifelt sogar, es geht jetzt bloß auf den Einwand des Storkovers. Okay, wie heißt der Storkover? Wie heißt denn du Storkover? Erik, glaube ich. Erik. Aber ich hab noch was. Also. Erik, nee, halt. Und der fand Tach nicht gut als Begrüßung, sondern der wollte Jau sagen. Na, dann Moinsen vielleicht. Oh nein, ist ja noch schlimmer als Tschüssikowski, Moinsen. Ja, Tschüssikowski ist wirklich abgrundartig. Tschüssikowski ist echt total Hardcore-Stulle. Aber Moinsen unterscheidet sich ohne nicht halt. Moinsen. Was? Moin plus Zen. Ja, Moinsen. Moinsen, ja. Na, ich klingt ja auch ein bisschen... Ich schreibe mal Moinsen auf, mal sehen, was na, da... Mahlzeit sagen die in Süddeutschland unterm Weißwurst-Äquator sagen sie, glaube ich, immer Mahlzeit und Servus. Und ja, naja, aber das sagen, sag ich doch nicht. Sagst, würdest du das sagen? Na, oder was Ausländisches? Naja, oder Moin geht auch. Moin, Hummel. Moin. Na, geht so. Oder Moinsen finde ich gar nicht so schlecht. Moin. Wo hast du denn Dippe her? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht mir eingefallen, aber habe ich bestimmt irgendwann mal gehört. Aber selber sagen tust du das nicht? Naja, manchmal, wenn die Kollegen blöd drauf sind. Wieso hast denn du, wenn du Tag sagen willst, aber nicht Tag sagen? Na, mein Standardspruch ist immer Servus, Grüezi und Grüß Gott. Und damit ärgere ich sie alle. Oh, ja. Ist mit mir nicht zu machen. Ja, ich weiß. Aber das, da kotzt ja jeder ab, der in Berlin geboren ist. Ja, ich danke dir für den Anruf. Ja, tschüss. Tschüss. Storkover. Ja. Was hältst du denn von Moinsen? Na, Moinsen, wer sagt denn das? Wo na, weiß ich ohne, das hat er sich eben ausgedacht, aber klingt schon nicht uncool. Ja, nee. Also ja, gut. Na, warte mal, ich frag mal nochmal jemand anders. Vielleicht hat da noch einer. Hallo? Ja, Ronny aus Brandenburg hier. Ronny, hast du mal einen ordentlichen Willkommens? Ja, mir fällt gerade ein, wo ich gerade so deinen Switchy-Rock da gehört habe. Ich würde sagen... Das war China! China. Der eine sagt Ding-Dong, der andere sagt Dö. Ding-Dong und der andere sagt Dö? Genau, Ding-Dong, Dö. Weißt du? Das ist auch nicht schlecht. Das ist gut. Ronny, eigentlich ist auch was, weißt du? Aber Moinsen ist auch. Das ist auch heftig. Moinsen ist nicht schlecht, ja, oder? Moinsen ist eigentlich schon abgestumpft. Den kenn ich auch schon ewig. Ja, Ding-Dong, Dö ist heftig. Hab ich gerade so gedacht. Ah, hast du gerade so gedacht oder hast du auch schon mal gemacht? Nee, haben wir schon mal gemacht, aber ich ganz oft bei anderen Leuten in die Wand gelaufen, wenn man die Sprüche. Ach so, echt? Naja, ja, das ist ja unpraktisch. Ich muss da eine Begrüßung finden, die massenkompatibel ist. Ja. Verstehst du? Das muss da so eine Jauchbegrüßung sein, dass alle, die alle Dufte finden. Wenn du verstehst, was ich meine. Quote, Quote, Quote. Ah, ja, richtig. Ja? Muss ich jetzt mal überlegen noch. Keine bisschen. Quoten ohne Zoten. Ich ruf nochmal an. Naja, super. Danke alles für deinen Anruf. Tschüss. Rinja und Hintau. Hallo? Hallo? Ja. So, ja. Hast du eine ordentliche Begrüßung, die nicht Tag lautet, aber das, wo man Tag gesagt hat, wenn man das gesagt hat, ohne dass man ja, Tag gesagt hat? Vielleicht so, moin, moin. Gestern Kuttner gehört. Ja, scheiß der Bär im Wald. Ja, ich bin auch noch müde. Ja, ran an der Arbeit. Ja, so ähnlich. Ja, das ist schon mal, das ist ja jetzt quasi wieder ein ganz neuer Dialog eigentlich. Ja. Aber den muss ich mir, den schreibe ich mir mal auf. Moin, moin, ging das los, ja? Ja, ja. Moin, moin, und jetzt weiter? Gestern Kuttner gehört. Scheiß der Bär im Wald. Ist was heißt denn das, scheiß der Bär im Wald? Das heißt so viel natürlich, mal, was soll man sonst machen, so ungefähr. Heißt das Scheiß oder Scheißt? Scheißt. Ja. Moin, moin. Erst an Kunden gehört, scheiß der Bär im Wald. Und weiter? Ja, dann irgendwie so, ja, ich bin auch noch müde. Und dann also, ran an der Arbeit oder so. Ich bin auch noch müde. Ja, wenn man sich so morgens vor der Arbeit halt so trifft und dann seinen ersten Kaffee schlürft und dann so. Ran an, super. Ist ja echt ein super Dialog. Ja. Los, den machen wir jetzt, Bede. Ach so. Aber du fängst an. Okay. Moin. Moin. Jetzt ein Kuttner gehört. Scheiß der Bär im Wald. Muss schon gefragt sein eigentlich, oder? Fragezeichen hin dran, ja, ja, oder? Fragezeichen. Ja, also nochmal. Moin. Nee, du fängst an. Moin. Moin. Jetzt ein Kuttner gehört. Scheiß der Bär im Wald. Ja, ich bin auch noch müde. Dann mal ran an die Arbeit. Spitze. Spitze. Ja, das hat er gesessen. 1A, super. Ja, sag ich ja. Naja, das sagst du aber völlig zurecht. Dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Okay. Tschüss. Tschüss. So, jetzt bin ich ja Storkova? Ja. Wir können uns, glaube ich, jetzt mal erstmal verabschieden, oder? Ja, ne, ich hätte noch was. Was denn? Altknicke. Was heißt denn ditte? Das war mal so ein Trend. Das war, glaube ich, in der 7. Klasse oder so. Als ich in der 7. Klasse war, ja. Das hieß Altknicke. Altknicke als Begrüßung? Ja. Einer sagt alt, der andere sagt Knicke? Genau, und alt wie alles. Ja. Und dann auf jeden. Jetzt mach mal. Der erste sagt was? Altknicke. Altknicke? Also na, Altknicke. Ach so, alles Knicke. Ja. Aber was bedeutet denn das? Ja, Knicke ist wie Knorke so. Ach so. Das ist wie Ökel. Also Ökel ist statt Ekel. Und Knicke statt Knorke. Also ich glaube, das ist ja heute schon wieder eine ganz eigene Sendung wert. Dass wir jetzt nochmal richtig so. Jugendsprachliche Formen für was anderes finden. Ja. Also zum Beispiel für Tag wäre jetzt, also für Tag wäre jetzt eine Möglichkeit alles Knicke Frage und die Antwort war? Naja, so wie ja, muss ja. Ja. Also, nee, oder auf jeden. Auf jeden? Ja. Auf jeden. Und dann gibt's noch auf Grüß Gott mit, wenn ich ihn treffe, zu antworten. Also ja, das ist aber, das ist ein bisschen sehr ältlich. Ja, das ist die kultivierte Schiene. Ja, aber alle Knicke auf jeden ist schon mal ganz schön. Wenn ich einen Hip-Hopper treffe, dann spricht er mich an mit, jau, alle Knicke und, ja, und wenn ich einen kultivierten Menschen treffe, dann sagt er, Grüß Gott, wenn ich ihn treffe. Bei dir in Storko? Ja. Das kann doch nur der Pfarrer sein, oder? Sagen so junge Menschen zu sich zueinander, grüß Gott? Nee, pass auf, also wenn ich in Fürstenwalde so ein paar Freunde von mir treffe, die ein bisschen kultiviert sind, dann sagen die grüß Gott und erwarten von mir die Antwort, wenn ich ihn treffe. In Fürstenwalde? Ja, da gehe ich zur Schule. Sag mal, jetzt muss ich mir mal echt einen riesen Zettel holen, dass ich das mal nicht mal so im Einzelnen immer auch lokal verorten kann. Also jetzt, wo sagt man alle Knicke? Ja, alle Knicke waren, ja, das war eigentlich mehr so in Storko nur. Das war so ein Freund von mir, der hat das erfunden und dann ging das halt in der Klasse rum und auch in dem ganzen Ort so. Alle gut, warte mal, alle Knicke auf jeden. Schreibe ich Storko hinter. Ja. Ja. Fürstenwalde ist jetzt, grüß Gott. Wenn ich ihn treffe. Grüß Gott, wenn ich ihn treffe. Ja. Gut. Fürstenwalde, okay. Naja, dann wollen wir mal sehen, wer noch weitere Sachen dazu beizutragen hat. Jo. Storkova? Ja. Fies, oder? Storkova. Ich danke dir für deinen Anruf. Jo. Okay, tschüss. Tschüss. So, wir versuchen heute in der heutigen Sendung, die hat ja hier praktisch diese Überschrift. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. In dieser Sendung... Bitte ins Mikrofon. Ja, doch, in dieser Sendung, die diese Telefonnummer hat. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau, da versuchen wir mal so... Wie man sich so im Alltag unterhält, wenn man nicht, Tag, wie geht's denn so, vielen Dank, wollen Sie sich setzen, so diese Standardsprüche, die man so hat, wenn man sich unterhält, wie man die ersetzen kann. Eben zum Beispiel statt Tag, alles Knicke auf jeden. Typisch Storko. Fürstenwalde heißt es, grüß Gott, wenn ich ihn treffe. Wo waren Moinsen? Scheiße, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Moinsen. Also wer so Vorschläge hat, der kann hier praktisch anrufen. Und es wäre auch schön, wenn man die quasi lokal verorten kann. Wenn man genau sagen kann, so sagen wir hier, aber da sagen die schon ganz anders. Alles klar? Hallo? Hallo, ich bin nochmal der Keo, ne? Cleo. Ja, ich hab das jetzt hier einen Spruch. Sag mal, du sprichst den T aber aus wie einen KL. Das ist aber ein K. Ja, und dann klingst du aber wie Cleo. Ja, nee, das ist... falsch. Warte mal, ich muss mal bloß mal hören, kurz mal, wie hier sich die Musik anhört. Kannst du auch mal hinhören, ob dir die gefällt? Klingt schon nicht schlecht, oder? Ja, nee, schön, ja. Ja, warte mal, ich spule mal ein Stück vor. Das war mir ein bisschen mehr genauer. Aber nee, so mehr genauer wissen. Wäre nur gut, wenn die ein bisschen losmessern würde, wa? Ja, irgendwie was hat er. Aua. Aber jetzt messert er. Na, die können wir machen. Das wäre nice, ja. Die spiele ich dann mal. Also, ja. Ich habe jetzt einen Spruch hier, ne? Stoner Rock. Ach so, sag mal. Also, ich habe hier, hey, oha du, genau, sieht das aus. Was los? Arbeitslos. Okay, mach es gut. Mach es besser. Na, ist ja auch wieder ein Spitzenspruch. Ne? Scheiße. Na, den schreib mal da ins Forum rin. Sag rin schreiben. Schreib ihn einfach rin, dann steht er erstmal drin und dann kann man nächste Woche die Wahl, welche der möglichen Sprüche wir praktisch nehmen können. Okay, sind. Ja? Gut. Okay, sind, jetzt hör doch mal auf! Mann! Ja, also naja, gute Thema heute ist üble Jugendsprache, insofern ist es total erlaubt. Ja. Warst du Moinsen? Nee. Ah, scheiße. Der Moinsen-Typ soll da mal anrufen, dass wir sagen können, wo man Moinsen sagt, ohne aufzufallen. Ja, eigentlich im Nordischen, oder? Nein, ich weiß auch nicht. Nee, der war ein bisschen ausgedacht, aber der war nicht so nordisch. Moin, sagt man eigentlich so im Norden. Aber Moinsen ist ja nochmal eben weitergedreht. Ja, das ist ja was ganz Spezielles dann, ne? Ja, das ist natürlich was ganz Spezielles. Schatzi! Ja, Süßer. mein Pupuckelchen! Sieht's aus. So sieht's aus. Wir machen jetzt erstmal kurz Schluss- und Krachmusik, oder? Ja, mach das wäre nice. Ja. Genau den Song, den ich eben angespielt habe. Der fängt ja ganz vorsichtig an und geht dann aber schon offensichtlich ein bisschen los. Ich rufe im Laufe des Tages. Juti, na wunderbar, da freut man doch. Tschüssikowski, ciao, tschö mit Ö. Und hier kommen Kais mit Asteroid. Durchaus nicht unfetzer Stoner Rock. Bei Fritz gibt es ein Spiel, wo keiner gewinnt, wenn nur einer verliert. Fritz. Alle oder keiner. Das neue Fritz-Radio-Spiel, bei dem alle gewinnen oder keiner. 10 Runden an 10 Tagen. Und nur, wenn jeder einzelne Mitspieler gewinnt, gewinnen alle. Ein brandneues BlackBerry Pearl Smartphone. Handy, Kamera und Minicomputer in einem. Aber wenn nur einer verliert, gewinnt keiner. Und das Spiel ist im Eimer. Und dann geht's wieder von vorne los. So lange, bis alle gewinnen. Mehr Infos fritz.de. Alle oder keiner. Das neue Fritz-Radio-Spiel. Bei dem alle gewinnen oder keiner. Montag bis Freitag bei den Radio-Fritzen am Morgen. Immer um 7.20 Uhr. Natürlich auf Fritz. Und das hört man. 23.33 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit Mario Bartsch. Die Bundeswehr hat zu wenig Geld und vernachlässigt ihre Kasernen. Zu diesem Ergebnis kommt der Jahresbericht des Wehrbeauftragten Robbe. Im Einzelnen geht es um Schimmelbefall, einsturzgefährdete Decken und schlechten Sanitärbedingungen. Bundesverteidigungsminister Jung will Konsequenzen ziehen und den Wehretat aufstocken. Die Diskussion über das geplante US-Raketenabwehrsystem in Polen und Tschechien wird morgen auch den Bundestag beschäftigen. FDP und Linksfraktion beantragten dazu eine Aktuelle Stunde. CDU und CSU kritisieren erneut die ablehnende Haltung der Sozialdemokraten. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Röttgen rief die SPD zu mehr Sachlichkeit auf. Parteipolitische Interessen müssten zurückgestellt werden. Die deutschen Universitäten haben zu wenig Professoren, um mit dem erwarteten Studentenansturm in einigen Jahren fertig zu werden. So sieht es der Hochschulverband, der fordert deswegen mehr Professorenstellen. Zurzeit kommen im Schnitt auf einen Professor 60 Studenten. Laut Verbandschef Kempten sind die deutschen Unis damit international nicht konkurrenzfähig. Seit 1995 seien 1500 Professuren eingespart worden, die müssten den Unis nun zurückgegeben werden. Der Drahtzieher des größten deutschen Fußball-Wettskandals muss das erbeutete Geld an die deutsche Klassenlotterie zurückzahlen. Der wegen Betrugs verurteilte Ante Sabina stimmte vor dem Berliner Landgericht zu, 1,8 Millionen Euro Schadenersatz in zwei Raten zu zahlen. Die Lottogesellschaft hatte im Namen des Wettanbieters OZZ zu Unrecht ausgezahlte Wettgewinne von Sabina und seinen beiden auf Bewährung verurteilten Brüdern zurückgefordert. Der ebenfalls verurteilte Schiedsrichter Holzer war von dieser Klage nicht betroffen. Wetter. Heute Nacht gibt es von Osten her ein bisschen Schnee oder Regen. Es kühlt ab auf 0 Grad. Am Tag wird es ungemütlich, nass und windig mit Regen oder Schneeregen. Dazu dann maximal 2 bis 6 Grad. Verkehr. A12 Berliner Ring Richtung Frankfurt-Oder. Zwischen Müllrose und Frankfurt-Oder-West gab es einen schweren Unfall. Die Autobahn ist dort immer noch gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Autobahn dann ab Müllrose zu verlassen. A13 Dresden Richtung Schönefelder Kreuz. Zwischen Baron-Mark und Teupitz gab es einen Unfall. Dort gibt es Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Und A100 Stadtring Berlin-Wilmersdorf Richtung Neukölln. Zwischen Gradestraße und Buschgruballee ist die Autobahn wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Sonst überall eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 100,1, dann Fritz im Raum Angermünde. Blue Moon. Musik zum, ach, da könnte ich mich reinlegen, habe ich versprochen. Musik zum, ach, da könnte ich mich reinlegen, wird jetzt hier spielen. Second Hand Rose, wir haben sie vorhin schon gehört. Jetzt mit dem legendären, großartigen Einspitzentitel Track 9. Second Hand Rose, Chinese New Folk aus dem Jahr 2004. Second Hand Rose, Track 9. 有没有什么东西相互去打击，千万要把你的过去说得很不容易，这里随时会冒出个小人高调的对你说，你就是个耍猴的。 Secondhand Row, Secondhand Rose war, nicht? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So. Ich suche hier mal noch eine Musik, die den ganzen Abend illustrieren könnte. Finde ich jetzt gerade nicht. Heute geht's. Ah doch, finde ich doch. Hier ist der andere Stapel. Heute versuchen wir mal so, straßensprachliche Lösungen für einfache Kommunikation zu finden. Also, was man sagt, wenn man statt Tag sagen will, oder wenn man clevere, lässige, sehr obskure Verabschiedungen, so eine Geschichten. Am besten auch noch, sagen wir mal, örtlich eingegrenzt, also wie man eben alle knicke auf jeden, sagt man offensichtlich in Storkow. Also das wäre so ein Sprachkatalog der Region Berlin-Brandenburg, möglicherweise auch Sachsen-Anhalt, gibt's ja nicht, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Bayern, sonst was. Also einfach so Begrüßungen, Verabschiedungen, Fragen nach, wie geht's denn so, Befindlichkeiten, aber ohne, dass man fragt, wie geht's denn so, sondern eben anders, ohne, dass man Tag sagt, eben anders, sich verabschiedet, aber eben anders. Wer da Vorschläge hat, sollte unbedingt hier, das interessiert mich ja wirklich wie Sau, warte, anrufen ich hier. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ah, sagt mal, die Purple können wir auch wieder mal spielen, oder? Naja, egal wie, darum geht's jetzt irgendwie nicht. Hallo, wer bist denn du? Hi, Kuttner. Hallo, jetzt habe ich die Musik zur Sendung gefunden. Gut, okay. Ja, hallo, wer bist denn du? Nima. Wer? Nima. Niemand? Nima, N-E-M-A. N-E-M-A? Jo. Nima? Ja, Nima. Nima oder Nima? Nima. Nima? Ja. Ja. Wie denn das? Persischer Name. Persisch? Jo. Kannst du Persisch? Ja, klar. Echt? Ja. Sag mal Tag. Ja, Tag ist jetzt nicht besonders. Es ist fast wie Arabisch, ein Salam. Salam? Ja. Was ist denn das schönste persische Wort, was du kennst? Das schönste deutsche Wort, was ich kenne, ist Schattenmorelle. Ja, jetzt lach da nicht. Wie alt bist denn du, Nima? Ja, ich bin 21. 21. Was ist denn das aller... Mensch, wenn ich jetzt ein bisschen persische Musik hätte, habe ich aber leider nicht. Ja, also... Ein absolut schönes Wort, richtig so eine Traum, so was wie Nachtschatten hier wächst, wo man so... Also das, ich muss es ja nicht verstehen, aber für dich muss es irgendwie total schön sein. Es ist echt schwer jetzt. Das echt? Ist nicht, ja. Naja, lass ja, sei ganz entspannt. Ich kann ja noch so ein bisschen Verlegenheits-Zeitüberbrückungspfeifen veranstalten. So, dass man das Gefühl hat, ist schon was los, aber ist kein Stress. Muss das nun jetzt ein langes Wort sein, oder was? Nee, einfach ein richtig schönes. Ja, du müsstest es dann nochmal übersetzen, aber du müsstest so vorher so eigentlich sagen. Passen hier zu dem Stoner Rock, den du da gespielt hast. Also ich finde das Wort, also Sand heißt es eigentlich so, ja. Sand? Sand, das heißt auf, also das persische Wort dazu ist Rik, ja. Rik? Ja. Also Rik. Man rollt es nicht, aber so Rik. Das finde ich immer ein schönes Wort. Ich weiß nicht warum, aber das ist auch so, es gibt auch so Sprichwörter und sowas dazu und die es dazu passen. Sag mal ein Sprichwort dazu. Sag das mal erstmal auf Persisch. Also sowas sagt man zum Beispiel, Sand im Schuh ist quasi sowas wie, ja. Sand im Getriebe würde man im Deutschen sagen, ja, oder? Ja, sowas in der Art. Aber das ist echt der mechanische, der deutsche Mechaniker. Das Sand im Getriebe. Sowas wie körperliche Leiden, irgendwie sowas. Das heißt dann, ja. Rik zu Kafsch. Also das ist ganz kurz, das heißt nur Sand im Schuh, so weißt ja, du? Ja. Das ist, finde ich, immer sehr schön eigentlich. Das passt immer, da kann man immer so anrufen. Ach, kannst du noch ein tolles persisches Sprichwort sagen? Also sowas so eine Weisheit praktisch. Ach, das Problem ist, dass ich jetzt im Jetzt bist du natürlich unter Stress, ist schon klar. Das mit Deutschland brauche ich diese. Also werden die jetzt nicht mal so von mir so angewendet, das ist das Problem. Ja. Ja. Aber kennst du nicht noch so aus der Kindheit irgendwie ähnlich so, also weißt du, so wie man sich bettet, so liegt man, wie man in den Wald hineinschreit, so schallt es heraus, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, zu und so, irgendwie sowas. So. Ja, sicherlich, aber mir gerade ehrlich gesagt gar nichts ein. So. Fällt dir jetzt gerade ja nicht ein? Ach, ist das schade. Ja. Das wäre natürlich total schick, wa? Ja. Ja. Wenn mir was einfällt, dann schreibe ich bei dir im Forum irgendwo das wahrscheinlich. Ja, macht es, super. Ja. So, und du wolltest jetzt aber auch so diese Begrüßungsverabschiedungs-, wie geht's denn Fragen, quasi verbessern oder vernormalisieren oder verballhorn? Ja. Wie denn? Was denn? Also mein Kumpel, der ist ja ein Russe, ja, und irgendwann hat... Echt? Ja, ja. Und irgendwann hat sich bei uns irgendwie quasi mit der Zeit so, wir haben uns daran gewöhnt, dass wenn er mich immer sieht, sagt er, hallo, Tavarisch, so, ja. Ja, super, finde ich, da bin ich auch da irgendwie voll dabei, als selbst quasi russifizierter Ostler. Ja. Hallo, Tavarisch. Ja, ja, und was sagt denn dann der Perser dazu? Nee, also das war immer, wir haben das immer mit der Roten Armee irgendwie so assoziiert und irgendwann bin ich dazu gekommen, statt irgendwie auf fit im Schritt zu sagen, was irgendwie total, naja, blöd klingt einfach. Ja. Ja, haben wir das erfunden, na, alles Grüne in der Roten Armee und so. Und dann war das ja auch quasi... Oh, nicht schlecht. Sag mal, er sagt Hallo Tavarisch und du sagst alles Grüne in der Roten Armee? Nee. Ja, doch. Ja? Ja. Spitze. Das schreiben sie auch schon im Internet beim Chatten und sowas. Und da hatte ich am Anfang immer so kaputt gelacht einfach. Ja, aus welchem... Von wo kommt also jetzt einerseits Russland per Iran und was wären jetzt aber noch... Wo seid ihr jetzt zu Hause quasi? Also, ja, auch im Ostberlin quasi. Berlin? Ja. Und welcher Stadtbezirk? Der ist jetzt, glaube ich, in Marzahn wahrscheinlich. Und du? Ich bin in Lichtenberg. Na, dann sagen wir, dann nennen wir das mal jetzt Lichtenberg-Marzahn. Ja. Lichtenberg-Marzahn, Russland-Iran. Ja. Super. Hallo, Tavarisch. Alles Grüne in der Roten Armee? Würde ich ja total gerne sofort auch übernehmen. Muss ich jetzt bloß jemanden finden, der dann auch entsprechend reagiert, wenn ich ihn mit Hallo Tavarisch oder der mich mit, ich würde ja lieber sagen, alles Grün in der Roten Armee, wenn ja, der mich, jemand der finden, der mich mit Hallo Tavarisch begrüßt. Ja, ist auch nicht schlecht, oder? Ach, eine Spitzenbegrüßung. Ja, dann dachte ich, rufe ich mal bei dir an. Mein lieber Scholli, sprecht ihr, habt ihr denn beide noch eine andere Sprache, in der ihr euch verständigen könntet, außer Deutsch? Nee, der spricht Russisch und Deutsch und du sprichst Persisch und Deutsch. Ja, genau. Ja, und also wenn, dann redet ihr irgendwie quasi Deutsch. Ja, genau. Wie alt seid ihr? Oder? Mein Kumpel ist, glaube ich, auch inzwischen, nee, der ist 20 geworden. 20, und du? Ich bin 21. Und wo habt ihr euch kennengelernt? In der Schule irgendwann. Ja, und wie lange kennt ihr euch jetzt schon? Mal kurz denken, 6, 7 Jahre so wahrscheinlich. Und Schule ist ja jetzt over, oder? Schule ist ja jetzt vorbei. Ja. Und was machst du jetzt? Ja, ich bin auf dem Weg des Studiums quasi. Das heißt, du wirst... Ja, ich habe erstmal was anderes gemacht erstmal und jetzt mache ich mein Fachabi jetzt und dann werde ich mal was anderes studieren. Der hat ja auch was anderes. Wenn du jetzt Fachabi gemacht hast, dann heißt, dass du was anderes gemacht hast, heißt eigentlich, dass du Scheiße gemacht hast. Nee, Scheiße habe ich nicht gemacht. Echt nicht? Aber du hättest auch gleich direkt Abi machen können, oder? Nee, ich habe ja Realschulabschluss gemacht und dann was gelernt und so. Was denn? Ja, Metalltechnik in der Richtung. Und was willst du jetzt studieren? Ja, auch wahrscheinlich in Richtung Metalltechnik irgendwas. Es gibt ja 40.000 Sachen, die man sich da noch aussuchen kann. Und dein Kumpel? Der hat irgendwas, der würde eher Jura oder sowas studieren wahrscheinlich. Jura? Ja. Und ihr kommt aber noch gut miteinander aus und kennt euch praktisch noch? Ja, ja. Super. Ja. Mensch, Nima! Ja, gut. Da danke ich dir da sehr für deinen Anruf. Ja, danke auch. Der hat mich ja echt irgendwie wieder total ermuntert. Hallo, Tavarisch! Na, alles Grüne in der Roten Armee. So, vielen Dank. Bitte. Tschüss. Schönen Abend noch, wa? Dir auch, ciao. Hallo. Hallo. Hallo, Tavarisch. Nee, hier ist Christian. Mann, nee, nicht hier ist Christian. Da musst du sagen, alles Grüne in der Roten Armee, wenn ich sage, hallo, Tavarisch. Nee, ein Fit im Schritt. Nein, ja eben nicht. Das ist doch fit, also das ist doch clever, oder? Da merken die, dass man alles fit im Schritt, dass sie total, dass man das eigentlich nicht mehr sagt. Und das merkt der russische Iraner, Perser. Na gut. Und ersetzt es dann durch alles Grüne oder Roten Armee. Jo. Na, da krieg ich mich ja vor Freude nicht ein, alles Grüne oder Roten Armee. Ja. Sag mal, da muss ich doch gleich mal was Russifizistisches spielen an Musik. Hoffentlich habe ich da jetzt was dabei. So. Und du hättest jetzt aber auch einen Vorschlag für so quasi Alltagssprachverbesserung. Naja, wenn mir morgens sagt, ich einfach gute Nacht. Ja, das hält sich ja so in Grenzen, oder? Naja, gut. Ja, also ich meine, steht mir jetzt immer nicht an, das zu bewerten, aber es ist jetzt nicht so, was mich so überraschen würde. Naja, das kennst du das jetzt zum Beispiel, wenn wir uns eine Show sagen, haben wir Rinjahauen und dann Rinjebox und. Ja, das haben wir ja, Rinjahauen, Rinjebox haben, aber ich meine jetzt sowas wie Moinsen. Von wo rufst du eigentlich an? Aus KW. Aus wo? KW. KW. Da gibt's nicht noch irgendwas so spezifischeres, dass man das von Storke und Fürstenwalde unterscheiden könnte? Ja. Ich meine, alles fit im Schritt ist irgendwie so verbreitet, das könnte man, könnte auch Sat 1 sein. Das muss jetzt ja ein KW sein. Wenn du verstehst, was ich meine. Oh. Und dich gar nicht beleidigt fühlst gleich. Nee, ach. Nee, ach, na dann ist ja gut. Ja! Naja, dann, würde ich mal sagen, dann danke ich dir mal. Ja, kann ich mal grüßen, oder? Naja, grüßen, mich ja mal nicht so Fan von, aber wenn es denn total sein muss, dann. Dann aber wen willst du denn jetzt eigentlich grüßen und warum denn? Na, einfach nur so. Na, einfach nur so, aber kennen tust du den? Nee, nur meine Schule wollte ich grüßen. Wann hast du den? Ach, deine Schule? Ja. Warum willst du deine Schule grüßen? Ich hätte jetzt eher gedacht, Schule ist Hölle. Die grüßt man noch nicht. Na klar. Ja, echt? Ja, die ganzen Leute. Ja, na, dann grüß sie mal. Ja, ich grüße ja Sandschule in der Lehme. Jetzt kommen die sich aber ein bisschen verarscht vor wahrscheinlich, oder? Ach, meinst du, die wollen gegrüßt werden? Ja. Ja, ehrlich? Ja. Na gut, dann will ich dem nicht im Wege stehen. Die Samtschule Niederlehme? Jo. Ist hiermit praktisch total gegrüßt. Jo. Ja, danke ich dir, was? Jo. Okay. Tschüss, vielen Dank für den Anruf. Ciao. Jo. So, dann machen wir jetzt mal genau die Musik, die ich jetzt eigentlich im Grunde sprachverbesserungsmäßig jetzt hier und was die Überschrift der Sendung betrifft, vorhin gesucht habe und jetzt erst gefunden habe. Aber hier ist er dann eben, Ruth Brandin. Wenn du einfach Lieblingssatz und dass du mich sehr gerne magst, dann höre ich dir gern zu. Warum nennt man dich Sunny Boy? Warum klingt das Bediente? Ich komme nicht dahinter. Warum, oh, warum, oh, oh, warum, Brandin, genau um diese Art von Sprachverbesserung geht's hier. Warum sagt ihr immer nur Tag? Warum sagt ihr nicht Hallo Tabarisch? Alles grün in der Roten Armee. Mein Lieblingsbegrüßungsdialog bisher. Wir suchen so eine möglicherweise auch regional zu verortenden Dialoge zur Begrüßung, zur Verabschiedung, die Frage, wie geht's denn so, die Frage, was macht die Familie und sowas. Also einfach so, was man dann irgendwo sagt, aber eben eine Spur anders als normalerweise. Hallo, wer bist denn du? Hey, guten Abend, Lenny. Hallo, Lenny. Kennst mich noch? Nee. Ja, ist doch scheiße. Kennst du mich noch? Ich kenne ihn noch, ja. Na super! Na, das ist doch scheiße, Mensch. Ich dachte, ich überrasch dich mal, da kennt er mich. Ja, guck mal. Ja, ich mach doch. Ich Lenny mit I, mit, von Lenin, weißt du nicht mehr? Ach so, nee. Ach, also, ey, selbst wenn, würde ich nie sagen. Ach, dein Gedächtnis hier. Naja, das ist so, also dazwischen, man weiß eben nicht. Lügig oder bin ich ehrlich, aber ich meine, das ist dein Problem. Voll löchrig, wa? Vielleicht du nicht, vielleicht doch doch, vielleicht du nicht, vielleicht doch doch. Vielleicht ja. Lenny, von wo aus rufst du an? Na, von Berlin aus Steglitz. Ich dachte, ruft mal ein Brückstück an, dass der mir erklären kann, wie man sich so ein Brück begrüßt. Steglitz. Ja, dieser Brückner, nee, der muss er nicht anrufen. Hier ist da ein Kunden erhört, scheiß der Bär im Wald. Im Grunde ohne Dialogzeile, die ich total prima finde. Unabhängig davon, dass da jetzt mein Name drin auftaucht. Ach. Sondern ja, naja, gestern, scheiß der Bär im Wald, das muss ich mir auch merken. Sagst du denn das auch manchmal, scheiß der Bär im Wald? Nee, eigentlich nicht, oder? Ist mir noch nicht gekommen, nein. Ist ja noch nicht, mir auch nicht. Aber eigentlich ist es schon total charming, wa? Ja, so, ja. Also ich meine, klar, wenn man jetzt so, sagen wir mal, in die Oper geht, dann fällt man damit wahrscheinlich schon ein bisschen auf, wenn man da den Kartenabreißer mit, na junger Mann, haben Sie denn Ihre Karte dabei? Scheiß der Bär im Wald, sagt, aber... Naja, ist doch egal. Nun. In der Oper kommt das nicht so. In der Oper kommt das ein bisschen überraschend. Ja, naja, ich meine, man muss sich halt damit abfinden, je nachdem, was der andere Kassierer oder was der antwortet, darauf kommt es ja an, wa? Oder wie er es auch. Naja, aber so ein Kartenabreißer in der Oper ist schon, oder sagen wir mal, in so einem Edelrestaurant. Junger Mann, darf ich Ihnen die Karte bringen? Scheiß der Bär im Wald! Hat man doch gleich Pluspunkte. Nee, wie ist der Typ auch, dass das Trinkgeld nicht allzu hoch ausfällt? Nee, weißt du ja, ist halt so eben, je nachdem eben, wo man herkommt. Stimmt. Ist ja eben so. Wenn man bloß wenn man sagt, scheiß der Bär im Wald, dann ist schon ungefähr klar, wo man in etwa herkommt. Ja, naja. Also auch eher so die Richtung... Saarbrück. Ja, also das, was man jetzt, sagen wir mal, einen schlechten Standort nennt. So unter wirtschaftlichem Gesichtspunkt. Ach, unter Wirtschaft. Oder? Würde man da sagen, also wenn man von der einheimischen Begrüßung mit Spruchbändern, der Investor kommt, und dann stehen die alle da mit riesen Transparenten, scheiß der Bär im Wald, dann ist schon irgendwie klar, dreht der Investor sich um und geht weg und baut seine Mikrochip-Industrie woanders auf. Ja, das wäre... Ne. Ja, weil er möglicherweise denkt, das ist ja eine No-Go-Area oder hier herrscht Ausländerfeindlichkeit oder die wollen mich bescheißen. Irgendwie sowas. Wie begrüßt du dich denn immer? Wie begrüßt du dich denn immer? Ecke, Tach. Aber wurde ja vorhin gleich als, sagen wir nur, alte Säcke, du alte Stoner-Rock-Elendsgesicht und so. Also ich finde Tach ja ganz gut. Also den Spruch fand ich ja immer gut. Welchen? Ja, Tach. Ja, der ist doch super, oder? Der ist doch super, der Spruch. Den machen wir nächstes Mal aber gleich wieder. Vielleicht sollte ich mich einfach ja nicht beirren lassen. Ich lasse mich immer nur verunsichern. Ja. Ja, ist doch schrecklich. Aber ich meine, andererseits wären wir sonst nicht gekommen auf Hallo Tavarisch. Ja, alles grün, na? Alles grün in der Roten Armee. Ist ja auch klar, wa? Oder? Ist ja auch klar, oder? Ja. Na klar, scheiß der Bär im Wald. Genau. Hast du denn jetzt so einen Kurzdialogvorschlag? Nee, ach na super. Naja, gut, ich habe mir da... Ja, wolltest du nur mal anrufen und dich in Erinnerung bringen? Nee, ich habe mir andere... Mein lieber Freund, ich verspreche dir, ich habe dich nächste Woche auch wieder vergessen. Ja, klar. Ich hab mir du kannst davon aussehen, dass es total anstrengend ist, immer zu vergessen. Und vergessen und vergessen und vergessen. Aber mir links, ich bin, weil ich so einfach so willensstark bin. Ach. Ist doch toll, oder? Ja, das ist ja echt. Viele Leute vergessen ja aus Versehen. Ich vergesse richtig Ziel praktisch. Ja, zeig mir irgendwas, ich schaue mir das an, präge mir ein und dann muss ich mich richtig wie Sau konzentrieren und vielleicht noch koffeinhaltige Schokolade zu mir nehmen und dann zack, kann ich's vergessen innerhalb von einer halben Stunde. Ja, vermutlich. Also man müsste sich so Vokabeln auswendig lernen lassen, dann abfragen, dann müsstest du alle kriegen. Ja, dann kann ich alle und fünf Minuten später, vergessen. Nie gehört. Lenny, wer ist denn bitte? Oh Mann, das ist ganz schlimm. Nein, ja. Aber vor allem, das kenne ich ja auch noch. Also, aber ich meine, das ist praktisch wie Papierkorb leer machen, verstehst du? Man muss einfach Müll wegwehren. Die Kunst ist ja nicht, sich was zu merken, die Kunst ist ja, Sachen zu vergessen. Ich meine, sich merken, was merken ist auch schwer. Ich denke mal, vergessen ist wenig. Aber vergessen einfacher. Ist noch schwieriger. Nein, vergessen ist nein, wenn man jemand wie Icke so heftig quasi traumatisiert ist durch jede Vielzahl an schrecklicher Erlebnisse. Ich meine, du musst dir vorstellen, die kommen praktisch aus dem Osten. Da kann man nur, wenn man dann irgendwie ein halbwegs ruhiges, psychisch stabiles Leben leben will, vergessen. Ja, vor allem eben, wenn man ein schreckliches Erlebnis hatte, genau. Kann er auch schwer. Die sind ja ganz schwer zu vergessen. Da arbeitet doch praktisch da scheißt der Mann bei. Da arbeiten doch Psychologen, Psychoanalytiker, Neurologen arbeiten noch hardcore daran. Ja, klar. Leuten das Vergessen beizubringen. Ja, aber ich wollte... Die sollten mich mal einladen. Ja, aber ich wollte eigentlich sagen... Wer bist denn du? Ich? Ja. Ja, wieso? Ich bin Lenny. Weißt du das? Ach, Lenny! Kick mal einer an! Vergessen. Das ging aber schnell. Super, oder? Was haben wir da vorgesagt? Heute aber wieder mal, also richtig mal, zack, wieder eine Nagelprobe, ein Dings aufs Exempel statuiert hier. Ja, genau. 1A. Ja, Gott, was bin ich stolz. Was bin ich beeindruckt von mir? 1+1 rauf mit Mappe. Ja, also 1+ ist vergessen, aber bringt ja nicht in der Schule. Also, stimmt, in der Schule nicht direkt. Wenn du in der Schule alles vergisst, da... Ja. Also ist ja irgendwie schlecht, oder? Ja, das ist natürlich doof. Oder ja, man muss auch schon wissen, wann man was vergisst und wann man sich was merkt. Ja, oder zum Beispiel, wenn man unbedingt diesen Echo gucken möchte, dann vergisst du, dass der Echo jetzt Sonntag ist und dann... Ja. Das ist ja jetzt am Sonntag? Ja. Habe ich nicht gewusst. Ja, und schon vergessen quasi. 1a. Ja, genau. Da du es nicht gewusst hast, kannst du es nicht vergessen, oder? Ja, aber jetzt habe ich es gewusst und gleich habe ich es wieder vergessen. Wann ist es am Sonntag eigentlich? Wann war der? Der Echo ist am Sonntag. Was war am Sonntag? Warte, am Sonntag? Was ist da? Was ist denn das? Genau, da siehst du. So, aber du hattest jetzt keinen Dialogbeitrag hier? Nee, du wolltest dich jetzt hier nur so ins Gespräch bringen? Ah nee, du hattest eine Frage oder wolltest irgendwas? Nein, ja stimmt, ich hatte auch mir irgendwas ausgedacht, weil... Was denn? Ach, ja, ein Dialog? Nein, Dialog nicht, aber etwas anderes. Was denn? Ja, also... Ja, irgendwie scheiße wahrscheinlich. Bist jetzt mal ruhig. Uiuiui, mein lieber Scholli, die Hortnerin spricht. Wie alt bist du denn? Wie heißt du nochmal? Wie alt bist du denn? Soll ich die buchstabieren, ja? Nee, wie alt bist du? L-E-N-N-I. Wie Lenny? Mit L? Ich dachte Danny. Nein, L-E-N-N-I. Wie Lenin, nur eben mit einem Doppel-N und das L hinten fehlt. Soll ich gleich Lenin spielen danach? Er rührt an den Schlag der Welt mit Worten. Ja, ja, mach ich. Okay, aber was ich ja eigentlich sagen wollte. Aber was ansonsten keinen interessiert, außer dich? Ja, aber dich interessiert ja auch, sonst würde ich mich rauswerfen. Naja, ich kann nicht. Ach nee, ich bin einfach. Manchmal bin ich ja so faul, dass ich nicht mal mehr Leute rauswerfe, wo es mich überhaupt gar nicht interessiert. Ach. Ja. Ach, und das interessiert dich jetzt gar nicht, ja? Nee. Ach, wirklich nicht? Was denn? Nein, das, was ich sagen will. Was willst du sagen? Soll ich dich sagen, ja? Na, sag doch mal. Wirklich? Ja. Willst du wirklich hören, ja? Nee, aber du wirst sehen, das interessiert mich nicht, aber sag mal. Na, ich wollte dir nur die Gelegenheit geben, das doch zu überprüfen, dass es mich nicht interessiert. Ach. Du wirst ja misstrauisch. Wenn ich von vornherein sage, interessiert mich nicht, dann denkst du, naja, vielleicht lügt er, vielleicht macht er sich was vor, vielleicht lügt er sich in die Taschen. Ja, du lügst auch immer. Na, mach mal. Na gut, also was ich ja eigentlich sagen wollte. Ja, sag doch mal. Das dauert aber bei dir. Richtig? Ja. Also, ich dachte mir ja so, es ist doch eigentlich immer so kompliziert, irgendwie sich ganze Sprüche auszudenken. Man müsste eigentlich eine Generalsprache erfinden, die für jedermann gilt. Und nicht irgendwie auf Deutsch oder auf Deutsch oder Englisch oder wenn man Tag sagt, dass man das auch woanders versteht. Ja, das versteht man natürlich schon. Aber wenn man eine Sprache hätte, wo man sich überall verstehen würde, wenn man Tag in England sagt, versteht das kein Mensch. Und wenn man irgendwie eine Generalsprache erfinden würde oder Generaldialoge erfinden würde, die jeder Mensch auf der gesamten Welt versteht, hätte man erstens das Kommunikationsproblem auf der Welt gelöst und zweitens, ja, man könnte jedem Mensch auf der Welt Tag sagen. Darf ich jetzt mal was sagen? Nein. Das interessiert mich überhaupt gar nicht, was du da gesagt hast. Ja, ich weiß. Es gibt doch so eine Weltsprachversuche. Esperanto, Volapük und so. Ja, aber das hat ja nichts. Oder Englisch eben. Ja, aber wieso? Kennt das doch kein Mensch. Natürlich. Wieso? Ich kann's, aber frag mal die Leute in Italien, die können's ja nicht. Die Franzosen können's vor allen Dingen nicht. Oder die tun's, als ob sie es nicht können. Nein, die Italiener können das nicht. Italiener können kein Englisch? Ja, also die können so wirklich ganz. Aber die Franzosen können auch überhaupt kein Englisch. Also, ich war ja. Und du warst mal in Italien? Ich bin öfter in Italien und da lernt man. Wieso denn das? Bist du Italiener? Ich bin Deutscher. Wieso denn das? Weil meine Mutter Deutsche ist und mein Vater auch. Und warum bist du immer in Italien? Kannst du nicht mal zu Hause bleiben, sag mal? Ich bin ja nicht immer in Italien. Ich meine, du bist ja auch mal Ausland, nö, oder? Nö. Nein? Nö. Gar nicht? Nö. Immer in Berlin? Ja. Wenn ich mal richtig was erleben will, dann gehe ich chinesisch essen. Potsdam war auch mal, wa? Was? Potsdam bist du auch mal. Nee, Potsdam bin ich eigentlich nie. Nein? Nein, immer nur zur Sendung. Und das ist ja Babelsberg, ist ja nicht direkt Potsdam. Ja. Ja. Ja. Ja, und du, aber du bist Berlin? Und Italien immer?

Wie geht's so? Na, muss ja die irgendwie zu variieren und vielleicht irgendwie auch festzulegen, wo man wie sagt. Zum Beispiel sagt man eben in Storkow alles knicke auf jeden. In Fürstenwalde grüß Gott, wenn du triffst, naja, so. Moinsen, Moinsen, weiß ich jetzt nicht genau wo, der soll nochmal anrufen. Oder eben in Marzahn, Lichtenberg, Russland, Iran, hallo Tawarisch, alle Grüne in der Roten Armee. Wer jetzt irgendwie definitiv solche Formen von Veränderungs-, Verbesserungsvorschlägen hat, kann gerne, soll gerne unbedingt hier anrufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo, hallo, hallo. Hier ist nochmal ganz kurz der Storkover. Der Storkover? Ja, ich hab... Genau, alle knicke? Ja. Da musst du nicht kichern, sondern auf jeden sagen. Genau. Sag mal, du bist ja der Storkover. Jeden. Auf jeden. Nee, ich habe noch genau. Eine Idee. Ich finde, das ist so eine Verschwendung. Das heißt Storkow und alle sagen Storko. Oder ja, ist ja gemeint? Da steht hinten das W. Das ist eine totale W-Missachtung. W-verachtend, W-Zynismus ist das. Wie? Wir hatten auch mal Russen bei uns in Storkow. Die meinten da, die haben immer Storkow gesagt. Das ist doch richtig. Storkow. Richtig, genau. Oder Pankow. Genau, so muss es heißen. Nee, ich habe noch eine Idee zu alles fit im Schritt und alles gut in der Roten Armee. Ja? Stattdessen dann halt alles klar im BH. Oh. Mann, es geht nicht darum, sich jetzt irgendwas auszudenken, sondern wir müssen jetzt quasi so luthermäßig dem Volk aufs Maul schauen. In Storkow, in Fürstenwalde. Wer denn? Na, wir, die Clique hier. Wer denn, wen denn? Und wie antwortet man darauf? Alles klar im BH? Ja, ja, naja, dann mache ich mal einen Vorschlag. Ja, alles wunderbra. Super. Ja, den merkt euch mal und dann führt den mal ein. Kannst du morgen auf die Kacke hauen. Ja, dann wird's ein Dialog. Alles klar im BH? Ja, alles wunderbra. Verstehst du? So, siehst du, jetzt muss ich hier die Storkower Straßengang-Kommunikation verbessern. Super. Ja, super. So habe ich mir das aber ohne gedacht. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, tschüss. Tschüss, schöne Grüße nach Storkow. Hallo, wer ist denn da? Hallo. Hallo. Ja, hallo. Hey, Gude. Ja, hallo, Tawarisch. Alles Grüne in der Roten Armee. Gude ist doch echt volle... Das ist doch volle Pulle Hessen, oder? Nee. Gude, also, natürlich. Bisschen, was? Hier so Badnerraum. Badnerraum? Was? Badnerraum eher. Und ein bisschen Hessen. Na, was denn nur? Ja, beides so ein bisschen. Naja, beides geht ja nur nicht. Entweder Hessen oder Baden. Was ja, sagst du, wer ist jetzt von euch der hässliche Deutsche? Der hässliche Deutsche, das bin ich nicht. Bist du nicht? Nee. Du bist der badende Deutsche. Jo. Aber hat man denn in Baden, spricht man da nicht noch? So, kann man da nicht wenigstens... Brandenburger und Berliner. Alle Mannisch reden in Baden? Das kommt immer drauf an, wo man ist. Was heißt, wo man ist? Ja, ob man bei Besinnung und bei Verstand ist, meinst du, oder was? Ja, wenn man in Heidelberg ist, dann redet man anders, als wenn man in Freiburg ist. Also. Ach so, und wo bist du? Ja, ich bin so ziemlich genau in der Mitte. Und da weißt du überhaupt gar nicht, wie du redest, oder? Nee, also eher Elsässisch, aber... Ah, ich hab mein Herz in Heidelberg verloren. Jetzt Elsässisch? Na, aber dann sag doch mal, wie sagt denn jetzt der in der Mitte zwischen Heidelberg und Freiburg wohnt, wenn er Tag sagt? Ja, sagt er Tag. Glaube ich nicht. Die sagen doch nicht Tach. Ja, was soll ich sagen? Die sagen doch Tachle oder weiß ich irgendwas. Ja, Servus sagt man auch mal, aber... Ja, aber doch nicht Tach. Ja, Tach sagt man auch. Nein, sagt man nicht. Ja, bei uns schon. Aber nicht da unten. Ich war doch selber schon da und hab Tach gesagt, da haben die mich alle wie den Aussätzchen angeguckt. Ja, da haben die schon angefangen, den Teer warm zu machen und die Betten aufzuschlitzen, weil sie mich Teeren und Federn und durch die Stadt tragen wollten. Ey, da hat in der Tach gesagt, der hat mit dem, haben sie wohl ins Gehirn geschossen, wo kommt denn der her? Aus Berlin, ein Irrer, teert und federt ihn. Ich hab zugesehen, dass ich irgendwie weggekommen bin. Ja, echt? Ja, aber mit Tach machst du dich da nicht gerade beliebt. Ja, also ich schon. Na, du nicht? Naja, das glaube ich dir nicht. Ja, also bei uns. Du lügst dann, doch also jetzt. Du willst mich doch wieder nur aufs Glatteis führen. Dass ich das nächste Mal normal versuche, Tag zu sagen, bis sie mich dann wirklich kriegen. Und Teeren und Federn. Nein, Quatsch. Jetzt musst du doch aber was richtig alemannisch, badensisch, freiburgisch, heidelbergerisches haben an Begrüßung. Ja, Salü sagt man bei uns auch alles mal, aber... Ach, Salü bringt's aber auch nicht. Das ist mir viel zu vornehm. Ja, ich muss jetzt gewissermaßen stärker. Oder Sally. Also Sally. Ja, grüezi, Wolfrasterni, mal. Sagen Sie, wie lange Sie, wie sind Sie also da? Ja, grüezi, Wolfrasterni, mal. Das wäre schon fast wieder zu. Das ist schon wieder Schweiz. Ja. Ja, also du hast jetzt mal nichts, also das ist sprachlich eine Wüste, das Badensische. Ja, das ist eine lustige Wüste. Eine lustige Wüste. Glaube ich nicht. Gib mir doch mal die hässliche Deutsche ran. Dann gebe ich dir mal die hässliche. Gute. Jo, ciao. Ciao. Nee, habe ich nicht zu dir gesagt, habe ich jetzt gesagt. Gute. Gute. Nein, du doch nicht. Also? Hau ab. Jo, weg. Weg. Aus den Augen. Aus dem Sinn. Hallo? Alles klar, BH? Bin ich die hässliche? Nee, oder? Ja, bist du nicht die Badenserin? Die Hesslin? Nee, bin ich gar nicht. Ich bin ja nur Gasthessin. Was ist eine Gasthessin? Na, ich bin die Gasthessin. Ich komme eigentlich aus Brandenburg, Berlin. Oh. So, Frankfurter Gossendeutsch. Eher uninteressant für deine Sendung. Ach so, ne, aber na, wieso denn? Interessiert doch immer Frankfurter Gossendeutsch. Wie sehen denn da so die proletarischen Begrüßungen aus? Na, ganz normal, oder? Na, weiß ich doch nicht. Na, weiß ich ja. Na, du bist doch in der Frankfurter Gosse zu Hause. Da muss man doch irgendwas anderes sagen. Nee, aber für mich ist ja eher interessant, dass ich hierher nach Marburg gekommen bin und dann sage Gude oder so. So Gude. Gude. Aber sagen die denn nicht noch was anderes? Was schön, was überraschendes? Ja, nee, eher so Tachchen. Eher uninteressant. Also ich glaube, mein Freund, der war, glaube ich, ein bisschen interessanter für deine Sendung. Nee, oh nicht. Nee. Nein, der war eine Katastrophe. Der war eine Katastrophe. Der war eine Katastrophe. Danke. Das war echt, da stand irgendwie, boah. Mann. Naja, mein lieber Scholli. Ja. Da lief eine. Ich Uni weiterhelfen. Ach, na super. Da sind wir jetzt hier echt keinen Schritt weitergekommen. Ja, wir aber wollen jetzt sagen, Tag, na? Geht ja. So. Okay. Ja. Ja. Nein! Rinnehauen! Ja, Rinnehauen. Jetzt ist. Oh. Mann, jetzt wäre ich aber auch gleich wieder verrückt. Ist das deprimierend hier? Aber weißt du was? Bierchen hilft immer. Dann würde ich mal sagen, machen wir damit Schluss, oder? Das ist ein reeller Spruch. Würde ich wohl sagen. Genau. Also. Tschüssikowski, ciao, tschö mit Öl, Gude. Bis denn. Tschö. Bis denn, Rinnehauen. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on. Decisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Say let me kill, let's keep coming. Exactly whom I'm supposed to be. Yeah. Don't say you know which clothes even fit me? Open, come on and let me know. Yeah. Should I cool it or should I blow? We'll be right back. stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. So, beim Clash mit dem Titel muss man jetzt, glaube ich, nicht sagen. Hallo, wer bist denn du? Hallo, ich bin G-Dur. G-Dur? Genau, und ich wollte sagen, hallo, Tavares. Hallo, Tavares. Alles grün in der Roten Armee? Mein Lieber, jetzt hast du mich aber fertig gemacht. Jawohl. Bist du der Russe? Nee. Nein, bin ich nicht. Nein, aber hast du jetzt einen ähnlich präzisen Vorschlag? Ja, ich habe, ich weiß nicht, ob das schon genannt wurde. Ich habe Shake die Nudel. Was denn bitte? Naja, hab ich mal gehört, dass das soll in so einem Jugendbuch gestanden haben. Aber was eigentlich... Und gibt's da eine Antwort darauf? Nee, gibt's nicht. Naja, es geht doch um Dialoge. Geht da jetzt nicht bloß um eine freche Bemerkung, sondern um Dialoge quasi. Nee, die Sache ist ja die, dass die anderen dann gar nicht mehr wissen, wissen... Dass sie überhaupt ja nicht mehr wissen, was sie sagen sollen. Ja. Ja, naja, gut, okay. Aber was ich auch habe, ist, dass, also es kann auch total unkorrekt sein jetzt von wegen... Ist wahrscheinlich total unkorrekt, glaube ich auch. Ist aber tendenziell hier eher eine korrekte Sendung. Ich werde dann schon zu korrigieren wissen. Sag mal was. Da hat nämlich jemand mal erzählt, irgendjemand hatte mal Spanischunterricht, ja? Und der hat... Irgendjemand hatte mal Spanischunterricht, ein großer Satzanfang, ja? Ja, und der sagte, que pasa en tu casa, donde está tu padre, que se llama Mufasa. Aha, klingt schon mal gut. Ja, und vor allem, wenn man es nicht versteht. Ja, ja. Also das soll angeblich heißen, ja. Was geht in deinem Haus? Ja. Wo ist dein Vater, der sich Mufasa nennt? Aha. Also der sozusagen Mufasa heißt. Das ist einfach so bei mir jetzt so. Also wenn ich das irgendjemand an den Kopf werfe, das ist eigentlich genauso wie mit Check the Noodle so. Da denke ich einfach so, okay. Ach so, gibt's aber keine Erwiderung drauf. Ja, was soll man da drauf erwidern? Weiß ja auch keiner, was... Naja, aber schon wäre natürlich toll, wenn man jetzt irgendwie noch quittet est timeo danaus et dona ferentes sagen würde. Siehst du? Naja, genau, so sieht das aus. Ja, dann hat man schon mal ein Gespräch ja, gemacht. Ja, oder? Da ist man doch schon mal einen Schritt weiter, freut sich, war wieder lässig und cool. Ja, genau. Super. Aber, was ich eigentlich sagen wollte... Na, sag doch mal, was du eigentlich sagen wolltest. Du musst mal wieder ein bisschen saurer werden. Das geht gar nicht, dass du hier so nett bist die ganze Zeit. Ach so, ich hab viel zu gute Laune, oder? Ja, ich meine... Ja, ich find's ja auch schrecklich. Soll ich mal was erzählen? Erzähl mal. So ein richtig schöner Tag war das. Ich kam irgendwie von der Schule und sowas. Also das war ja, das hat dann natürlich noch ein Weilchen gedauert. Aber irgendwann machte ich das Radio an. Und dann dachte ich mir so, ach, was kommt jetzt wohl? Und dann warst du da auf einmal. Ich hab das erste Mal gehört. Und du meintest... Mann, jetzt wollte ich ja beschissen und alles war kacke. Und ich dachte mir, jawohl, so muss es aussehen. Genau, so sieht's aus, oder? Da habe ich mich gefreut, ey. Da dachte ich, ja, Mann, genau so muss es sein. Ja, Bruder im Geiste. Dann hast du 30 Leute am Stück alle rausgeworfen aus den Telefonleitungen. So, wer bist du denn? Nee, dich nehme ich nicht. Du nicht. Und so die ganze Zeit. Eieiei, na, kann man aber ohne ewig machen. Ist ja auch ein bisschen öde. Naja, was heißt öde? Ja, außerdem, Mann, tut mir leid, dass ich heute mal jetzt keine schlechte Laune habe. Ich kann ja nicht immer schlechte Laune haben. Ich bin jetzt schon fast dabei, wieder welche zu kriegen. Jawohl, yippie, ich hab's geschafft, super. Da freue ich mich ja schon wieder. Ja, soll ich dir für den Scheiß der Bärenwald, soll ich dir jetzt hier für den Anruf danken oder was? Ja, mein lieber Freund, ich schmeiß dich jetzt raus, so wie du dir gewünscht hast. Moment, auf einmal, oder? Rausgeschmissen werden soll. Genau, hau ab, tschüss, Sikowski, tschö mit Ö. Mach dich Scheiß der Bärenwald. So, jetzt kommt der Zusammenschnitt von der letzten Sendung durch David, der, wie gesagt, die Sendung immer... hört, mitschneidet und daraus wunderbare Mini-Hörspiele veranstaltet, die sich dann, wenn es genug davon gibt, zu einem Großhörspiel quasi zusammenfügen. Hier der Zusammenschnitt der letzten Sendung von David. Hallo, mein Name ist David. Gerade erst kürzlich habe ich mich dazu entschieden, ins prosperierende Irland auszuwandern, um dem mir in Deutschland drohenden Prekariatsschicksal zu entgehen. Ich habe mir also sicherheitshalber gefälschte Papiere anfertigen lassen und befinde mich nun schon kurz nach der Landung zusammen mit Jürgen, der mich freundlicherweise begleitet, im pulsierenden Zentrum von Tablin. Als erstes wollen wir das berühmte Kulturviertel Tempelbar zum Zwecke der Abendfreizeitgestaltung und vielleicht sogar des Übernachtens erkunden, also fragen wir uns erstmal durch. Excuse me, we einspielbar. Das ist wohl eine Frechheit. Wieso gehen ihnen einfach alle weiter? Ist das jetzt irgendwie deutsche Arroganz? Wieso? Ich habe doch überhaupt nicht Deutsch gesprochen. Wer aus Berlin kommt, ist selber schuld. Wieso? Ich habe mir schon was dabei gedacht, dass ich sage, ich bin nicht von hier. Wenn man einsam sein will, muss man sich nur Gedanken machen. Jetzt resignier doch nicht gleich schon wieder. Ich habe die tiefe Sehnsucht danach, mich einfach mal gehen zu lassen. Einfach mal privat zu sein, einfach mal icke zu sein. Einfach mal alle fünfe gerade sein lassen, blauer Montag und sowas, verstehst du? Geht nicht. Vielleicht antwortet man mir wegen meiner Aussprache nicht. Was heißt wegen der Aussprache? Die ist quasi perfekt. Was? Nee, echt jetzt? Mensch, jetzt hör auf. Na ja, also jetzt, eigentlich... Wenn, das ist ja mal diese... Hast recht. Darf man bei jungen Menschen ironisch sein? Also ist meine Aussprache doch nicht perfekt. Nein, stimmt gar nicht. Außerdem sprichst du so undeutlich. Oder ich höre schlecht, aber dann kann ich mir schlecht vorstellen. Na ja, toll. Weißt du was? Ich schlage vor, wir gehen einfach ins nächstbeste Hotel. Bringt doch halt nichts. Und dann könnte man da reden üben zum Beispiel. Kann mir erstmal Angenehmeres vorstellen. Warum? Naja. Ach so, weil du keinen hast, mit dem du reden könntest. Nein, weißt du eigentlich, seit wann wir auf den Beinen sind heute? Ach so. Ich meine, wir müssen uns auch noch um den Job kümmern. Ja, genau. Ich würde jetzt viel ja lieber im Bett liegen und so weiter. Wobei ich jetzt mir auch schwer vorstellen kann, dass ich allein durchaus attraktive und qualifizierte Bettlägerigkeit in der Lage wäre, Geld zu verdienen. Aber wenn es eine Möglichkeit gäbe, wenn es dir mal unterkommt, dass irgendwo Bettlägerige gesucht werden, die gut bezahlt werden wollen, dann sag mir Bescheid. Einen solchen Job konnte ich Jürgen natürlich nicht sofort anbieten. Dafür aber schließen wir tatsächlich schnell auf ein schickes und obendrein günstiges Hotel. Wir waren natürlich erleichtert, als man uns an der Rezeption nicht nur verstand, sondern auch freundlich antwortete. Also buchten wir erstmal mit unserem letzten Geld für eine Nacht und begaben uns vorbei an eleganten Fauteuils und stilvoll verblendeten Feuerlöschern die Treppen empor in Richtung Hotelzimmer. Das waren echt fitte junge Menschen. Ja. Aber es ist ja eigentlich auch ein Jobzimmer zu vermieten. Ja, wahrscheinlich. Zimmer 239. Da bin ich ja mal gespannt. Musst du gar nicht sein. Warum nicht? Weil du Zimmer 240 hast. 40? Ja, direkt daneben. Also hat jeder ist sein... Ist auch ein bisschen blöder, aber... Ja, jeder hat sein Zimmer? Wie? Ja, ist ja egal. Nicht zusammen auf einem Zimmer praktisch. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, haben die Zimmer einen gemeinsamen Balkon. Ach so, na ja, da kann man ja dann auch nicht mehr von Alleinsein sprechen, oder? Nee, leider nicht. Ich habe übrigens ein paar Flaschen Wein geschmuggelt. Willst du auch eine haben? Nee, ich trinke nie alleine. Ja, willst du, dass wir zusammen noch einen Wein trinken? Nee, ich gar nicht. Wieso nicht? Na, frag mich mal, was ich jetzt machen würde. Ja, was würdest du denn jetzt am liebsten noch machen? In der Badewanne sitzen. Am liebsten. Pech, die Zimmer haben gerade mal eine Dusche. Ach so, naja, gut. Nee, habe ich jetzt nur mal so gucken lassen. Ja, ist ja auch okay. Ja. Hände waschen, Zähne putzen, ab ins Bett, oder? Was? Hände waschen, Zähne putzen, ab ins Bett, habe ich gesagt. Ja, tschüss. Warum ist Eberswalde ein schlechter Standort? Gib mir bitte eine korrekte Antwort. Und hör sie, share sie, du machst das sowieso und mich stört's nicht wirklich. Was ich rappe, nimmst du hoffentlich wörtlich. Warum gibt es MCs, die das nicht so machen? Oh, oh. Warum zeigen mir nicht alle Mädels hier im Popo? Warum ist unser neues Album so doof? So viele Fragen, Fragen über Fragen. Die mit Eberswalde liegt mir immer noch im Magen. Ich schreib zu dir und will eine Antwort mit einer Lösung. Ich hab's mein Leben lang versucht mit Alkohol und Mösen. Ich lass mich nicht mehr mit gut gemeinten Worten trösten. Ich will's wissen, von mir so nur ein bisschen. Was findest du an diesem Lied so gut? Warum hab ich lieber Spaß als Wut? Das sind meine Fragen, ich schreib sie dir. Aber warte mit der Antwort bis Strophe 4. Listen to what I say. Zeit, können wir uns mal treffen? Ich lade dich auch mal ein oder mach dir was zu essen. Ich bin es leid, ich schreib und krieg niemals eine Antwort. Das ist nicht nice. Und dass du es weißt, ich bin echt enttäuscht, dass das mit mir und dir so schlecht läuft. Meine Kumpels, die sagen schon, der Alte, der säuft. Oder bist du einfach nur ein bisschen scheu? Wie sieht's aus, altes Haus? Ich bin drauf und dran und komm direkt zu deiner Bude mit 1000 Mann. Da klingel ich dann so laut ich kann und schau mir mal vom Nahen deine Augen an. Jetzt bin ich hier und du kannst mich nicht ignorieren. Sag mir bitte in mein Angesicht alle Antworten der Reihe nach und langsam. Sonst kannst du gleich nochmal von vorne anfangen. I'll write to you every day. I'll write to you every day. Please listen to what I say. Ich höre dich, mein Schäfchen, du bist so rein und unbefleckt. Doch du willst so viel Wissen von mir hören und liegst mir mit deinem beschissenen Leben auf dem Ohren. Ich hab noch für Anne zu sorgen und deinen Kummer musst du selber tragen. Ich hab deine Fragen, sowas von satt, deine Briefe sind sowas von platt. Dann gibst du endlich den Löffel ab. Ich sag dem Teufel schon mal Bescheid. Zu ihm kommt jeder, der an mich blöde Briefe schreibt. Lass mit deinen Fragen, tut mir leid, aber ich bin Gott und wer bist du denn? An deiner Stelle würde ich jetzt nicht lügen, weil wir am Ende immer alle Lügner kriegen. Ich sag dir, du findest deinen Frieden, wenn du mich in Ruhe lässt, auf Wiedersehen. Skills Wandel, die sich hier nochmal 20 Sekunden lässig ausgetrollert haben. Diesen Song. Und diesen Song. Und diesen Song. Könnt ihr bald live hören. Fritz präsentiert Matzen. Kommenden Freitag ab 20 Uhr Matzen im Waschhaus Potsdam. Mehr Infos fritz.de. Matzen live. Fritz. Und das hört man. 22.33 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit Mario Bartsch. Die Bundeswehr hat zu wenig Geld und vernachlässigt ihre Kasernen. Zu diesem Ergebnis kommt der Jahresbericht des Wehrbeauftragten Robbe. Im Einzelnen sprach er von Schimmelbefall, einsturzgefährdeten Decken und schlechten Sanitärbedingungen. Bundesverteidigungsminister Jung will Konsequenzen ziehen und den Wehretat aufstocken. Die Diskussion über das geplante US-Raketenabwehrsystem in Polen und Tschechien wird morgen auch den Bundestag beschäftigen. FDP und Linksfraktion beantragten dazu eine Aktuelle Stunde. CDU und CSU kritisierten erneut die ablehnende Haltung der Sozialdemokraten. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Röttgen rief die SPD zu mehr Sachlichkeit auf. Parteipolitische Interessen müssten zurückgestellt werden. Im Fall der beiden deutschen Geiseln im Irak gibt es nach Angaben des Auswärtigen Amtes auch nach dem Ablauf des Ultimatums keine neuen Erkenntnisse. Der Krisenstab bemühe sich unvermindert um die Freilassung, sagte ein Sprecher in Berlin. Die 61 Jahre alte Frau und ihr Sohn waren Anfang Februar in Bagdad verschleppt worden. Die Entführer haben mit ihrer Ermordung gedroht, sollte die Bundeswehr sich nicht aus Afghanistan zurückziehen. Der Drahtzieher des größten deutschen Fußball-Wettskandals muss das erbeutete Geld an die deutsche Klassenlotterie zurückzahlen. Der wegen Betrugs verurteilte Ante Sapina stimmte vor dem Berliner Landgericht zu, 1,8 Millionen Euro Schadenersatz in zwei Raten zu zahlen. Die Lottogesellschaft hatte im Namen des Wettanbieters OZ zu Unrecht ausgezahlte Wettgewinne von Sabina und seinen beiden auf Bewährung verurteilten Brüdern zurückgefordert. Wetter. Heute Nacht gibt es von Osten her ein bisschen Schnee oder Regen. Es kühlt ab auf 0 Grad. Am Tag wird es dann ungemütlich, nass und windig. Mit Regen oder Schneeregen dazu maximal 2 bis 6 Grad. Verkehr. A12 Berliner Ring Richtung Frankfurt-Oder. Zwischen Müllrose und Frankfurt-Oder-West gab es einen Unfall. Die Autobahn ist dort immer noch gesperrt. Bitte ab Müllrose abfahren. Und A100 Stadtring Berlin, Wilmersdorf Richtung Neukölln. Zwischen Geradestraße und Buschkrugallee ist die Autobahn gesperrt. Dort gibt es Instandhaltungsarbeiten. Sonst überall eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 101,5... Dann Fritz in Frankfurt oder. Blue Moon. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. My face is finished, my body's gone, and I can't help but think standing up here in all this applause and gazing down at all the young and the beautiful with their questioning eyes, that I must above all things love myself, that I must above all things love myself, that I must above all things love myself. I saw a girl in the crowd, I ran over, I shouted out, I asked her if I could take her out, but she said that she didn't want to. I changed the sheets on my bed, I combed the hairs across my head, I sucked in my gut and still she said that she just didn't want to. Yeats. I tried best to stay up late, I fixed the hinges on her gate, but still she just never wanted to. I bought her a dozen snow white doves, I did her dishes in rubber gloves, I called her honeybee, I called her love, but she just still didn't want to. She just never wants to. Every type of flower, I played a guitar by the hour, I patted her revolting little chihuahua, but still she just didn't want to. I wrote a song with 100 lines, I picked a bunch of dandelions, I walked her through the trembling pines, but she just even then didn't want to. She just never wants to. I thought I'd try another tack, I drank a liter of cognac, I threw it down upon her back, but she just laughed and said that she just didn't want to. I thought I'd have another go, I called her my little O, I felt like my soul must feel when she said that she just never wanted to. She just didn't want to. I got the no pussy blues. I got the no pussy blues. I got the no pussy blues. Grinderman oder Nick Cave oder was? No Pussy Blues war das. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Oh, Kinder, die nächste Musik ist für Leute, die genau zuhören können. Gibt's denn welche, die genau zuhören? Die können mal hier anrufen und sagen, ja, ey, wir sind welche, die genau zuhören können. Naja, wie? Ich spiele auch so. Ist mir egal. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Geht mir praktisch, wenn mich da jemand fragt, spielst du die Musik? Sag ich, scheiß der Bärenwald. Genau so sieht das aus. Wir sind hier mit, sag mal, aber irgendwie weitergekommen sind wir nicht. Im Grunde alle Ideen stammen aus der ersten halben Stunde und danach trullert sich die Sendung so aus, dass ich dann, wie Lenny gefordert hat, oder wir waren nicht, wir sind auch nicht mehr, kann ich nicht mehr erinnern, habe ich schon wieder aktiv vergessen, quasi schlechte Laune kriege. Trotzdem ich jetzt eigentlich ja nicht den Ehrgeiz habe, schlechte Laune zu kriegen, trotzdem ich natürlich total nahe läge, jetzt wirklich mal wieder richtig schlechte Laune zu kriegen. Also, geht heute darum, Variation, im Grunde Coverversionen von normalen Begrüßungen, Verabschiedungen, der Frage, wie geht's denn so, zu finden. Es gab bisher 3 oder 4 Coverversionen, die sich so ja regional verorten ließen, nämlich das erste als alle Begrüßung, alle Knicke auf jeden, sagt man in Storkow. Grüß Gott, wenn du ihn triffst, sagt man in Fürstenwalde, die sind offensichtlich nicht so fit, die Fürstenwalder. Moinsen, Moinsen, sagt man, weiß ich nicht wo. Und, das hat mich total beeindruckt, in Lichtenberg-Marzahn, Russland, Persien, sagt man, hallo Tawarisch, alle Grüne nach Roten Armee. Wer jetzt so Begrüßungsformeln, Verabschiedungen, Fragen, wie es so geht, in Cover-Varianten, die tatsächlich gebräuchlich und nicht so irre, alles klar im BH, ja, alles wunderbar, war jetzt noch eine Ergänzung, hätte, der soll hier genau diese Telefonnummer anrufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Ja, die muss jetzt heißen, alles klar im BH, alles klar im Wunderbra. So, genau. So, jetzt machen wir hier weiter. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Was ist jetzt los hier? Hallo? Ja, hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Wer bist denn du? Hier ist der Lars Schwieweg aus Neukölln. Der wer? Lars. Lars? Ja, genau. Lars Schwieweg? Ja, genau. Mein lieber Scholli. Lars Schwieweg, von wo? Aus Neukirch. Neukirch? Mhm. Ja, hat man denn in Neukirch auch so Coverversionen alltäglicher Begrüßungs-, Verabschiedungs-, Erkundigungsfloskeln? Nee. Aber du wolltest mal anrufen, weil du dich hier in der Sendung so wohlfühlst, dich an meine breite Brust kuscheln wolltest, mich wegen meines großen Herzens und meiner Zärtlichkeit und Zuwendung, was Hörer betrifft. Wie macht man den Satz jetzt zu Ende? Besserdicht. Was? Besserdicht. Besserdicht? Ja, zum Beispiel. Wäre in eine klassische... Wäre doch aber jetzt kein Satzende. Besserdicht. Ne, aber nee, ein Dialog soll das sein. Ein Dialog. Ja, was sagt man denn darauf? Besserdicht. Naja, zum Beispiel... Nein, nicht zum Beispiel. Siehst du, es ist offensichtlich nicht derart standardisiert, wie es standardisiert sein sollte. Warum fährt da jetzt ein Straßenbahn durch dein Kinderzimmer? Nee, ach Quatsch. Natürlich, da ist doch eben eine Straßenbahn durchgefahren. Wie bitte? Hab ich doch gehört. Hier gibt's überhaupt... Na, jetzt lüge mal nicht rum. Natürlich gibt's... Das ist schon wieder. Die fahren ja in einem irren, dichten Abstand. Neukirch scheint mir eine echte Metropole zu sein. Das glaube ich eher nicht. Dass man da eine derart schon wieder hochfrequente Straßenbahnen hat. Nee, hat man nicht. Lars. Du wohnst wohl im Reichsbahnausbesserungswerk. Schon wieder? Nee. Schon wieder höchstens. Sag mal, in 30 Sekunden 4 Straßenbahnen. Das würde ich mir ja wünschen in Berlin. Gibt's nicht. Vielleicht sollte ich nach Neukirch ziehen. Kommt man denn da gut weg mit der Straßenbahn? Schon wieder? Wie? Da kommt man immer hin mit der Straßenbahn, geschweige denn. Da kommt man nicht mal hin. Aber weg kommt man erst recht nicht? Das ist wahrscheinlich die Erklärung dafür, dass du immer noch da bist, oder? Vielleicht, ja. Was ist denn jetzt an Neukirch so toll, dass man da so kleben bleibt? Eigentlich nicht. Nee. Nee, aber wenn man einen schweren Hintern hat, dann kommt man praktisch nicht weg. Oder eine schöne Wohnung, das geht natürlich auch. Eine schöne Wohnung hast du? Ja, von innen oder von außen? Beides. Ehrlich? Ja, doch. Von außen nützt er mir nichts. Von außen hat ja der andere mehr davon, oder? Ja, natürlich. Aber du bist ja drinne. Ja. Und drin ist auch okay. No, aber draußen ist auch okay, dass wenn du die wenden würdest und innen, außen innen wäre, dann würdest du dich aber auch wohlfühlen. Ja, dann könnte ich wahrscheinlich schlecht die Fensterläden wieder zumachen. Das ginge schlecht. Ach so, dann müsstest du klappen, dass jemand von draußen die Fensterläden zumacht. Ja, genau, weil nämlich... genau, wenn du die wendet, ist es alles andersrum. Na genau, und das sind nämlich so lustige alte Schraubmechaniken dran und da kann man die Fenster von innen... Ja, ja. Aber jetzt sagen wir mal, spezifische Begrüßungscover-Versionen hat man in Neukirch nicht. Wie alles klar im BH. Ja, ja, alles wunderbar. Moin, schon Besseres erlebt zum Beispiel. Sagt man in Neukirch? No. Oder na wenigstens Butter auf der Schnitte, ging's dann weiter. Wie denn du? Moin und dann sagt man schon Besseres erlebt. Genau. Und dann kommt... Na wenigstens Butter auf der Schnitte oder Bämme eigentlich, wie man dann in Sachsen sagt. Na, aber das ist ja jetzt... Und jetzt, der Erste sagt Moin. No. Und der Zweite sagt... Schon Besseres erlebt. Schon Besseres erlebt. Na siehst du, ist das schon... Das ist ja eigentlich eine Abkürzung von Guten Morgen, aber das ja. kann man ja immer schlecht... Ist schon klar. Und die Erwiderung ist schon Besseres erlebt. No. Und wer sagt denn jetzt... Was sagt denn jetzt wer? Dann kommt wieder der Erstere, ne? Ja, was sagt der? Na, wenigstens Butter auf der Bämme. Und aber was sagt denn dann der andere? Aber kein Bier. Ja, nicht schlecht. Sag mal, warum musste ich denn das jetzt so rausfoltern aus dir? Naja, weil ich nicht zu Wort gekommen bin. Meinst du wirklich? Kann ich mir nicht vorstellen. Oder sagen wir mal so, ich bin so respektvoll und lass dir. Das glaube ich nicht. Na, dann glaubst du dir. Ja. Moin, schon Besseres erlebt. Ja, wenigstens Butter auf der Bämme, aber genau. Kein Bier. Hm? Macht's Bett ohne Wärmer, geht's dann weiter? Warte nochmal. Macht's Bett auch nicht wärmer. Sag mal, ihr habt ja echt eine Weile zu tun, wenn ihr Tag sagt, oder? Macht's Bett auch nicht wärmer und dann? Na, dann grüßt die schönen Mädels von mir. Sag mal, denkst du dir das alles aus? Naja, nö. Na, dann grüßt die schönen Mädels von mir und dann weiter? Oder ist es dann schon alles? Nee, mach ich. Kommt dann dazwischen. Ja, mach ich und dann? Und nicht die Telefonnummer vergessen? Also man sagt ja eigentlich, grüß die schönen Mädels von mir, damit man zum Beispiel, wenn man dann wirklich eine schöne Frau trifft, dann sagen kann, ja, und ich soll dich von, sagen wir mal, in deinem Fall dann Kuttner grüßen. Ja. Da guckt die natürlich blöd und man hat automatisch schon das Gespräch angezettelt und dann kann man, was weiß ich, dann das darin gipfeln lassen, weil dass man dann ein schönes Café geht und was weiß ich. Ja. Also, moin, schon Besseres erlebt. Ja, wenigstens Butter auf der Bämme, aber kein Bier. No? Macht's Bett ohne Wärmer. Na dann grüßt die schönen Mädels von mir. Mach ich. Und nicht die Telefonnummer vergessen. No, und dann super! Was geht noch weiter? Ja. Wie denn? Bis nächstens und besser dich. Bis nächstens und besser dich? Und dann? Weiter so. Und dann ist Schluss. Bis nächstens und besser dich. Weiter so. Mein Lieber, das ist ja eine halbe Stunde rum, ehe ihr Tag gesagt habt, oder? Aber ja, es ist ja sowohl Tag wie auch Tschüss. Ja, das wäre dann schon so. Ja. So, jetzt nochmal Test. Jetzt will ich mal sehen, ob nur ausgedacht war oder ob es wirklich stimmt. Moin. Schon Besseres erlebt. Ja, wenigstens Butter auf der Bämme. Aber kein Bier. Macht's Bett ohne Wärmer. Na dann, grüß die schönen Mädels von mir. Mach ich. Und nicht die Telefonnummer vergessen. Bis nächstens und besser dich. Weiter so. Super. Super! 1A! Na, damit hätte ich ja jetzt zu dieser späten Stunde ja nicht mehr gerechnet. Ja, ich meine, das war jetzt notwendig, oder? Fand ich. Ja, da finde ich aber auch, dass es hier mal weitergeht. Da hast du aber völlig recht. Denn das war ja jetzt nur, sagen wir mal. Also bis jetzt hat es ja dann doch. Ausgeschwiffen und dann genau, ausgeschwiffen und vor sich hingedümpelt, oder? Ja, könnte man in gutem Deutsch schon so ausdrücken. Ja. Könnte man in gutem Neukirchener Deutsch. Wo ist denn Neukirch? Das ist denn schon Sachsen-Anhalt? Nee, ach, Sachsen-Anhalt gibt es sogar nicht. Sachsen, richtig Sachsen. Ja, genau, mitten in Sachsen so. Richtig, mitten in Sachsen. Sagen wir mal, in dem Land, das es laut in einer großen Fernsehshow nicht gibt, nämlich der Oberlausitz, jedenfalls nicht in Sachsen, da gibt es ja angeblich nur in Brandenburg, aber das stimmt nicht. Achso, Oberlausitz sitzt in Sachsen auch. Ja, das zieht sich so, sagen wir mal, von der deutsch-tschechischen Grenze bis, sagen wir mal, na, Lausitz, also Oberlausitz ist dann ungefähr Bischofswerda, Heuerswerda, so die Ecke, dann geht die Niederlausitz los, die sich so ungefähr bis an Cottbus heran. Wo heißen die Niederlausitz und nicht Unterlausitz? Naja, wenn die Oberlausitz heißt, sollte doch aus logischen Gründen, sollte die Niederlausitz Unterlausitz heißen. Naja, weil das ist so ein sprachliches. Ja. Aber sag mal, Oberlausitz und Niederlausitz zusammen sind jetzt noch nicht die Lausitz. Doch, das sind sie. Das sind sie. Na, also genau. Die Lausitz teilt sich in Oberlausitz und Niederlausitz. Ja, genau. So und so eine neutrale Lausitz, die weder Ober noch Nieder ist, gibt's nicht. Nee, wirklich. Das heißt, jeder Ort von Lausitz ist gewissermaßen genau definiert als entweder Ober oder Nieder. Das ist richtig, genau. Ach, obwohl natürlich Neukirch früher in seinem Titel, weil Neukirch gibt es ja wie Sander mehr, geführt hat Lausitz oder am Hohwald, das gibt es ist die andere Version. Hat man aber deshalb gemacht, weil es gibt in der Lausitz als solche kein weiteres Neukirch und deswegen konnte man das auf die Lausitz beschränken, was natürlich... Neukirch-Lausitz. Wo gibt es da noch andere konkurrierende Neukirchs? Zum Beispiel Neukirch bei Radeberg. Warst du da schon mal? Nee. Du kannst jetzt, könntest du jetzt nicht vergleichen und könntest nicht sagen, was jetzt Neukirch-Lausitz von Neukirch bei Radeberg unterscheidet. Nee, wirklich. Was ja interessant sein könnte. Nee, habe ich leider keinen. Hast du leider nicht. Davon. Ah, ja, schade. Aber Neukirch bei Kamenz, da war ich schon mal gewesen. Ach so, und? Das ist ein, sagen wir mal, noch verkackteres Dorf wie das hier. Noch verkackter? Sollte man ja kaum glauben, oder? Na doch, kann man eigentlich. Wenn du das sagst, ich glaube dir. Ich meine, es gibt ja immerhin 6.500 Einwohner. Das ist ja schon mal besser wie nichts. So sagen wir mal, wie Brück oder so, die ja gerade mit 300 Leuten rumdümpeln oder so. Stimmt. Aber die ja natürlich über total hochattraktive Brückstücke verfügen. Die sich aber, wie gesagt, eben in Brück nicht sehen lassen, sondern immer in Potsdam rumtreiben, in der Hoffnung, da eine bessere Partie zu machen. Genau so ist es. Ja. Wie sieht denn Neukirch jetzt gewissermaßen das Paarungswesen aus? Naja, also oder die Möglichkeiten. Ich beobachte sehr oft junge Frauen. Ja, ja, das glaube ich gerne. Da liegst du am Fenster, Kissen auf dem Fensterbrett, Fernglas vor Augen und beobachtest junge Frauen. Ja, genau. Schön, ja, spitze. No. Und wie reagieren die darauf? Die schieben immer noch ihren Kinderwagen. Ach so, na dann beobachtest du aber irgendwie oben ein bisschen die Falschen offensichtlich, oder? Naja, also ich meine, im Grunde hättest du doch wahrscheinlich den Ehrgeiz, verantwortlich für die eine oder andere Kinderwagenschieberei zu sein. Nee, das bin ich eher nicht. Nicht? Nee. Sondern? Ich halte mich mit... Dir reicht ein Kissen auf dem Fensterbrett und ein Opernglas in der Hand, oder? So, du beobachtest also junge Frauen. Ja, erzähl doch mal weiter. Ist ja interessant. Du beobachtest also junge Frauen in Neukirch. Offensichtlich, Neukirch verfügt über junge Frauen. Die aber alle schon praktisch an den Kinderwagen gefesselt sind. Oder zu jung. Oder zu jung. Jedenfalls für mich. Beziehungsweise bin ich natürlich auch schon in einer festen Beziehung, von daher brauche ich... Also, wie alt bist du denn? 26. 26. Und die dir angetraute schiebt aber noch keinen Kinderwagen. Nee, und wir haben auch nicht das Bedürfnis, ihn dazuzustellen. Sondern? Ihr interessiert euch mehr für den... Man kann sich ja gerne haben, auch ohne gleich einen Dritten dazuzustellen, oder? Sagen wir mal. Stimmt, eigentlich reichen jetzt wir jetzt zum gerne haben, oder? Ja. Ein Dritter würde ja da praktisch nur stören. Ja, oder man müsste dann gleich weitergehen. Ja. Und bei Zeiten dann für was Viertes sorgen, damit dann sich wenigstens die Kinder unter sich... Ach so, dass die ein bisschen mit sich was zu tun haben, dass man nicht immer gestört wird. Na. Mein Lieber, du bist mir... Im schlimmsten Fall gibt es ja auch eine Vaseline, die man da auf die Klinke schmieren kann. Dass die Kinder abrutschen. Wenn sie versuchen, die Tür zu öffnen, oder was meinst du? Oder was ist jetzt der Trick? So. Ah ja. Ach, okay. Was bist du von Beruf? Du scheinst mir doch recht praktisch orientiert zu sein. Orgelbauer. Orgelbauer, ehrlich? Ja, wirklich. Ich habe vor kürzer... Und du hast dann da in Neukirchen Orgelgeschäft und dann kommen die Leute immer, wenn sie mal eine neue Orgel brauchen, kommen sie vorbei und kaufen sich eine. Nee, ich habe bei einer Firma gelernt in ja? Bautzen. Ja. Und bin jetzt auf einem guten Weg, mich zum Studium zu machen. Ach, krieg mal ihn an. Dann kannst du aber also so wahrscheinlich richtig auch Orgel spielen und so bist ein bisschen Bach verliebt. Ja, könnte man sagen, aber das ist mir unbedingt für dieses Handwerk, sage ich mal, Grundvoraussetzung. Ja, ja, nee, aber du bist aber Bach verliebt. Naja, Reger ist auch ganz schön. Wer? Reger. Reger? Reger. Ja, ah ja, kick an. Und aber so junge Menschen, Krachmusik, damit ja, kannst du dann auch was anfangen. Natürlich, natürlich, auch hallo. Ja, ja. Ach, ich meine, die, sagen wir mal, solche Leute wie Bach oder Reger, die hatten natürlich andere Ausdrucksformen, sich da so zu agieren. Aber wenn man da vergleicht, sagen wir mal, ein schönes Black Sabbath Solo oder so. Ja, super, genau. Und in eine große C-Moll-Toccata von dem Herrn Bach. Also da gibt es schon gewisse Ähnlichkeiten, zumindest von der musikalischen Empfindung, denke ich. Ehrlich? Dass du denkst, dass jetzt gewissermaßen Ozzy Osbourne und Johann Sebastian Bach irgendwie betet, sensible Gemüter waren? Ja, zumindest sind sie an der Sache, die sie gemacht haben, richtig festgegangen. Und Bach hat es halt gemacht, wie er es für richtig hielt. Und die machen es ja genauso. Und wie er quasi kannte. No. Ja, er kannte ja jetzt Black Sabbath praktisch noch nicht. Nee, aber ich meine, wenn man seine Musik sich ein bisschen genauer anguckt, dann war er schon ein sehr guter Vorreiter und so wird es wahrscheinlich mit den heutigen genauso sein. Du wirst schon, sagen wir mal, Bach als quasi als Vorreiter von Black Sabbath durchaus sehen. Könnte man ja, oder? Super, ja, habe ich nichts dagegen. Also ich finde das zumindest besser als zu behaupten, na, die kommen mal so aus dem Nichts irgendwie. Das ist mir ein bisschen haltlos. Richtig. Weil so Solos runterwettern und so, das ist da einfach eine ganz tolle Sache. Da kann man Spitze. Na, da danke ich dir doch, aber wie war denn dein Name? Den muss ich mir jetzt auch gleich noch notieren, hinter Neukirch-Lausitz. Lars. Lars, genau. Kurz und bündig. Lars, da danke ich dir doch sehr für deinen Anruf. Ja, bitte. Sag mal, könntest du nicht mal, hast du denn eine Orgel, kommst du an eine Orgel ran? Ja, hin und wieder schon mal, oder? No, ich habe sogar ein großes Pedalharmonium im Keller stehen. Ach so, aber könntest du nicht mal auf der Orgel mal, sagen wir mal, Paranoid aufnehmen von Black Sabbath? Also mal spielen und dann für mich mal aufnehmen? Ist klanglich vielleicht ein bisschen schwierig, weil das ist immer mit dem Aufnehmen so schlecht. Naja, dann... Das ist halt so ein großes Instrument. Ja. Aber stellst du einfach irgendwo ein Mikro oder irgendwas, einen Kassettenrekorder oder irgendwas hin. So. So ist ja jetzt egal, muss ja jetzt nicht so 1A-Qualität sein. Aber da würde ich mich total freuen drüber. Und würde es gleich sofort im Radio spielen müssen. Werden wir sehen. Lars, na da würde ich mich aber wie Sau freuen. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Na, ich wünsche dir noch einen guten Abend heute und eine gute Sendung. Dir auch. Und was machen die schönen Mädchen? Davon wird das Bett aber ohne wärmer. Auch kein Bier. Tschüss. Podcast? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Genau, wir suchen hier noch Coverversionen für so Begrüßungs-, Verabschiedungs-, null Dialoge. Wer da was hat, sollte unbedingt, kann gerne hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Oder wer einfach so etwas sagen will und vielleicht jetzt ja nicht so unmittelbar kommunizieren und ins Gespräch verfallen, der hätte die Gelegenheit, beim halbautomatischen Anrufbeantworter anzurufen. Da ruft man unter der gleichfolgenden Nummer an und kann dann einfach so aufs Band sprechen. Das wird dann alles aufgenommen, zusammengeschnitten und in der nächsten Woche wieder abgesendet. Wir werden nachher dann auch den halbautomatischen Anrufbeantworter, wie ihr ihn letzte Woche vollgesprochen habt, hören. Der halbautomatische Anrufbeantworter wäre hier zu erreichen. Halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 zu Potsdam 70 97 330. Und ich will jetzt vielleicht nochmal als Herausforderung auch die den Ertrag, die Ausbeute der bisherigen Sendung, was so Begrüßungs-, Nullkommunikations- Coverversionen betrifft, hier zum Vortrag bringen. Als erstes kam ein Vorschlag aus Storkow. Alles knicke auf jeden. Wo du denkst, geht auch so. Fürstenwalde, grüß Gott, wenn du ihn triffst. Naja. Moinsen, Moinsen, da ist jetzt unklar, wo das herkommt. Sehr gefreut habe ich mich dann über den russisch-persisch-marzahn-lichtenberger Mini-Dialog. Hallo, Tavarisch, alles grün in der Roten Armee. Dann ein von mir verbesserter Vorschlag, alles klar, MBH. Ja, alles wunderbar. Und dann, und das ist jetzt, schlägt quasi dem fast die Krone ins Gesicht, aus Neukirch-Lausitz von Lars Beiltrang, dieser wunderbare Mini-Dialog. Moin, schon Besseres erlebt. Ja, wenigstens Butter auf die Schnulle, aber kein Bier. Macht das Bett auch nicht wärmer. Na denn, grüßt die schönen Mädels von mir, mach ich, und nicht die Telefonnummer vergessen. Bis nächstens und besser dich. Weiter so. So, damit haben wir jetzt eigentlich, wobei ich jetzt denke, viel besser kann es nicht werden, den Höhepunkt der heutigen Sendung erreicht. Aber als anthropologischer Optimist, der ich bin, will ich die Hoffnung nicht fahren lassen, dass es vielleicht noch den einen oder anderen wirklichen Beitrag geben könnte. Hallo, wer bist denn du? Hallo, ja, nach Lars gibt es keine Chance mehr. Oh, aber Lars hat echt drin gehauen, ja, oder? Lars hat drin gehauen, mein ja, lieber Scholli, genau, macht das Bett ohne Wärmer. Und das aus Sachsen. Ja, das kann ich mal sagen. Aus der Niederlausitz war, oder Oberlausitz war der, glaube ich, Oberlausitz. Ja. Von was rufst du denn an? Ich will gar nicht sagen, da fliege ich gleich raus. Sachsen-Anhalt? Nein, aus der... Brück! Aus dem Vor... ja, ja, du sagst schon. Fanclub von Brück. Nein, ich bin aus dem Vorort von Babelsberg. Also Babelsberg selber andere, ist ja schon ein Vorort andere, praktisch. Andere harte Seite. Babelsberg selber ist ja praktisch ein Vorort. Babelsberg selber ist ein Vorort. Ja, gut, aber oder? Ich habe vorhin schon wieder gehört, dass du wohl gesagt hast, ich war noch nie in Potsdam und ich war noch nein, ich habe nicht gesagt, ich bin nicht in Potsdam. Ich bin immer nur in Babelsberg. Da natürlich wieder Wert drauf legen. Du bist Potsdamer? Nein, Wahl Potsdamer. Ich bin nicht Potsdamer. Ach so, aber du bist in Potsdamer. Bist du der mit den Brückstücken? ja. ich muss jetzt wieder mal Brück... Also was machen die Brückstücke? Ja, da könntest du doch jetzt souverän antworten, machen das Bett Univärmer. Aber Brückstücke. Nein, und genau darum, das passt nicht zum Thema. Ich wusste nicht, ob man es mit einbauen kann, aber jetzt hast du gefragt. Und ich habe das... Protagonisten-Brückstück gesprochen und sie hat zufällig echt? Kuttner gehört. Mein lieber Scholli! Ich wollte sie, kurz bevor ich sagen wollte, ruf doch mal bitte an, wir wollen zusammen bei Kuttner anrufen, hat sie zu mir gesagt, ich habe Kuttner gehört und ich finde den Typen total scheiße. Unsympathisch. Nee, nicht scheiße. Na super, na das freut mich ja. Und habe ich gesagt, wie kann ich das retten? Und jetzt habe ich aber, ich hoffe, ich weiß nicht, ich habe da aber noch eine gute Information, eine gute Neuigkeit aus Brück. Ja. Mir abstauben können von ihr. und die wollte ich dir zum Besten geben. Ja, mach mal. Aber ich hab noch ein vorher noch, das ist der Hintergrund dazu, habe ich ein ich weiß nicht, das ist außerhalb der Wertung, einen virtuellen Begrüßungsdialog, habe ich mir für Brück ausgedacht. Hast du dir für Brück ausgedacht? Weil ich mir jetzt so in Brück mich reingesteigert habe und mich rein vertieft habe und auch mit den Brückern da geredet habe. Und da habe ich so. Aber wie kommt die denn dazu, mich unsympathisch zu finden? Hat die völlig Baller? Ist ja bei der Ondulierstab zu heiß geworden? Nein, hat die auch so einen total hochgedutteten Haare? Nein. Sieht die so ein bisschen schick die Kinderwagen? Absolut natürlich. Hat die so Rucksack immer an? Rucksack? Und ist die praktisch nur Ökomöhren? Sie hat einen Rucksack und ich glaube nicht, dass sie Ökomöhren ist. Nein, aber sie ist ganz normal auf dem Teppich und ich glaube, das war rein nur, dass sie zu kurz, sie hat es auf der Fahrt nebenbei gehört und ich das war das typische Beispiel für. Ja, ich bin aber nicht zum Nebenbeihören. Ja, zu Thomas Mann, Zauberberg liest man ja ohne nebenbei. Ja, genau, richtig. Genau ja, so, das, oder? Ja, aber das kann man ja wie. Oder soll ich die jetzt doch auch unsympathisch finden? Das sind einfach der historischen Gerechtigkeit halber. Wen, was? Na sie, das Brückstück! Nein, auf keinen Fall, sie ist sympathisch, wirklich. Also, es muss ja aber aber wieso soll ich die jetzt sympathisch finden? Weil du ihr noch eine Chance geben musst. Also, ich versuche sie noch, ich arbeite daran noch. So, mein liebes Brückstück! Wenn du mich jetzt hier nicht sofort sympathisch findest, dann gibst du aber in die Fresse. Oder? Naja, nee, bringt ohne Spaß. Vielleicht ruft er nochmal an. Und, aber wie gesagt, eine da bin ich jetzt auch nicht scharf drauf, dass so eine unsympathische, so ein Brückstückwerk hier anruft. Doch, da kannst du scharf drauf sein, weil im Laufe dieses, wenn das Gespräch zustande kommt, wirst du dann merken, wie sympathisch so eine, du weißt ja von mir, das ist eine, also gut, das ist subjektiv gut aussehende, aber das ist eben eine. Gut aussehen, die am Arsch vorbei. Solche Frauen gibt. Der geht eher um Sympathie statt um gut aussehen. Ja gut, aber du hast ja im aber Brücken offensichtlich sieht die ja, sieht die ja nur gut aus und hat aber wahrscheinlich ein Herz aus Eis. Und nee, dicke Lederhaut, gar nicht, wo nichts durchkommt. Sie ist total nett, kämpft um ihren Freund und das ist total eine ganz herzzerreißende Geschichte. Um wen kämpft die? Um ihren Freund? Bist du das? Kämpft die um dich? Nein. Schade, nein, war, oder? Wäre aber toll, oder? Dokumentar beobachtet. Nein, das werden dann jetzt, wenn ich. Nein, ich bin. Meine Freundin lauscht wahrscheinlich gerade im Bad, weil die. Du bist wie hier der Oberlausitzer, oder? Ich beobachte hin und wieder schöne Frauen. Ich beobachte ja. Ja. Ach, und deine Olle ist jetzt im Bad und jetzt schwärmst du mir hier von Brückstücken vor. Ich habe überhaupt nicht geschwärmt. Ich habe nur die aktuelle Nachrichtenlage wiedergegeben. Wo kommt deine Freundin eigentlich her? Die ist wohl Potsdamerin, ja. Ach so. Die ist Potsdamerin geboren, ja. Ah ja. Genau. Und aber ist die jemand, die, sagen wir mal, einen Vergleich mit dem Brückstück aushalten könnte? Na, das ist eine ganz andere, das ist eine ganz andere Liga. Ich meine, gleich ganz andere Liga? Ja. Das heißt, da kommt das Brückstück ist quasi Kreisklasse. Ich muss jetzt dick auftragen, also sie ist ja wahrscheinlich noch, sie wird wahrscheinlich noch zu. Weil sie traut sich nicht hier neben mir zu sitzen, weil sie hat Angst, dass ich einen Hörer weitergebe. Sag mal, findet sie mich etwa unsympathisch? Vielleicht könntest du mal das Bad zuschließen und die nicht vor morgen früh wieder rauslassen. Nee, die, um Gottes, nee, sie ist, ja. Ich habe naja, gut, ach komm, ganz, ja, ist sie ja. Auch, herzlich gelacht. Sie hat mitgelacht. Aber wahrscheinlich hat die sich verstellt. Die hat nur gekickt, wenn bei dir die Mundwinkel hochheben, dann denkt die, ach, dann weg mal lieber ein bisschen mitlachen, sonst hängt der Haussegen wieder schief. Ha, und dann sitzt sie da auf der Couch und macht, ha, nein, und du verkaufst mir das hier als herzliches Lachen. Ich wollte vorher noch rechnen, aber ich lasse es, ich sage einfach jetzt so aus dem Blauen heraus, sie ist eine Kuttnerhörerin der ersten Stunde. Also was jetzt hier Fritz und diesen Blue Moon betrifft. Sag mal, hast du dir aber eine alte Freundin an dir zugelegt? Ja, ich weiß nicht, stimmt, also sie ist nicht 18. Ja, gut, okay, du reitest dich da jetzt immer drin, hör mal lieber auf. Das Phänomen, was, wir hören auf? Nein, ich meine, bevor du dich jetzt hier noch weiter in die Scheiße reitest. Das Phänomen ist ja da vorbei mit diesen 16-Jährigen, darauf wollte ich mal hinaus. Ach so. Mit den 16-Jährigen. Ja, aber sind da auch lauter 16-Jährige? Da war ja wirklich nur jeder Fünfte war nicht 16. Heute? Nein, das war mal vor einem Vierteljahr oder irgendwann, ja. Da gab's eine Zeit, was da war jeder 16. Was war da gewesen? Weiß ich auch nicht. Vielleicht war, weiß ich nicht, Föhn oder was oder irgendwie eine blöde Hochwetterlage. Also gibt wer laufen Groß da dann irgendwelche Eruierungen oder so? Ich weiß es nicht. Ich habe ja nur selber nur gestaunt. Ich weiß nicht, ob aber ich meine, Hitler ist auch nicht zu jedem 16-Jährigen zu sagen. Aber natürlich, nein, wenn die so in Klumpen, in Trauben praktisch auftauchen, dann wird man ja auch unsicher. Nein, nicht gegen, um Gottes Willen, nicht gegen 16-Jährige. Ja, also nee. Ich wollte diese Neuigkeit dir oft von welche denn? Etwas Positives von Brück. Ach so. Aber darauf bezieht sich mein die Dialog. Stammst du richtig? Nee, du kommst nicht aus, wo kommst du eigentlich her? Weil du hast so einen BP-Fehler. Du sagst nicht Brück, sondern Brück. Ach so? Ja. Ich bin auch Sachse. Ach so, naja, ja, gut, dann erklärt das ein. Das ein die können ja G und K auch immer nicht unterscheiden, oder? Aber ich finde es echt, Lars, ich weiß, ja, den hast du jetzt eine Krone aufgesetzt, ja, aber ich finde es eine Frechheit von Lars. Wieso denn? Das will ich hier nochmal, wenn Sie das zuhören. Lars, du warst wahrscheinlich noch nie in Brück. Also ich bin nur einmal durchgefahren, aber ich war auch noch nie richtig dort. Aber Brück schlecht zu machen aus der Ferne ist ja wohl das Letzte. Gut, okay. Mal sagen. Okay, das war das Eigentliche, was du jetzt sagen wolltest. Nein. Ach so. Ach, nur wahrscheinlich, um dich da bei deinem Brückstück einzuschleimen, solange die Olle im Bad ist. Beides nicht. Oh, das ist heute Abend. Die lässt mich ja nicht ins Bett, genau. Ich muss ja hier. Ja, macht das Bett auch nicht warm. Genau. Also außer der Wertung hier, diesen Dialog, ich habe mit meiner Freundin ausprobiert und wir haben das so gemacht, ich habe es hier auf meinen Bußgeldbescheid geschrieben hier, den ich gekriegt habe, auf dem Umschlag drauf, weil ich mir das nicht merken kann. Ja. Person A, Person B. Ja. Und ich wollte meine Freundin machen, aber die ist ja nur abgehauen. Ich weiß nicht, muss ich Stimmen machen. Ja. Also, in Brück, ja, ein Dialog in Brück, zwei alte Bekannte, wenn es das überhaupt gibt, die Situation in Brück. Ja. Ich weiß ja nicht, die werden wohl mehr als 300 Einwohner haben in Brück, oder? Der weiß ich doch auch nicht. Ja, weil der hat 300 Einwohner gesagt. Naja. Und jedenfalls treffen sie über die Straße und dann am Littlemarkt oder so und dann ruft er Ampelbrück und dann sagt er, Entschuldigung, nochmal zurück. Der treffen sich und dann ruft er, Ampelbrück, drück das Stück, Ampelbrück, drück das Stück. Ich konnte jetzt, habe die Stimmen nicht verstellt, dummerweise. Ja, nee, ich habe mir jetzt auch mit deiner B- und P-Verwechslung, konnte ich kaum folgen. Was ruft der Erste? Also ich Ampelbrück? Ich mache es mit Stimmenverstellung. Ja, die Hintergrundneuigkeit kommt ja gleich. Das ist Verknüpfung. Also, es basiert auf einer aktuellen Neuigkeit, die du noch nicht weißt. Ja, was Brück betrifft. Auf der du immer rumreitest. Ah, ich bin gespannt wie Sau, wo du immer drauf rumreitest. Ja. Und das wird jetzt kaputt gemacht. Ja, ja. Also, treffen sich noch so und sagen, hey, Ampelbrück, drück das Stück, Ampelbrück, drück das Glück. So. Brück das Stück, sagt er dann? Der sagt, also Ampelbrück. Der Erste sagt Ampelbrück. Weil es jetzt eine Ampel hat in Brück? Weil Brück jetzt, Achtung, jetzt kommt der Knaller. Brück hat jetzt, habe ich vom Brückstück aktuell neu erfahren, dass du dich da mal, weil sie hat es gehört und du sollst dir mal bitte auf die Bremse treten. Brück hat jetzt eine zweite fest installierte Ampel. Eine zweite fest installierte Ampel? Ja, weil du immer von einer Ampel redest und das ist einfach mal, und das stinkt ihr. Brück hat jetzt eine zweite Ampel und deshalb habe ich das eben so ausgedacht. Ja, genau. Da scheißt der Bär im Wald. Oder wie war das? Ja. Genau. Brück das Stück war dann deine Antwort. Nein, also das kann man variieren. Also ich hab dann auch zurück das Glück oder zurück nach Brück oder der erste sagt Ampel, ich habe auch versucht, Ampel dann zu verbali oder wie sagt man, zu verbi, also als Verb. Ja. Also zu verwerben. Dann habe ich Ampel das Brück, Brück die Ampel und so, also so gibt's viele Variationen, aber ich habe jetzt mich ein Konzentrat daraus gemacht. Also der Erste sagt Ampelbrück und dann sagt er, drück das Stück, der Zweite. Spitze. Und dann sagt der Zweite zurück, Ampelglück, so als Abschiedsformel, ja? Ampelglück. Ampelglück und dann sagt der Erstere als Verabschiedungsformel, drück das Glück. Brück das Glück. Das Glück überbrücken oder das Glück, die Brücke zum Glück, also so. Ja. Super. Ja. Na, da sind die Brücker ja jetzt wahrscheinlich beschäftigt, wa? Da müssen die jetzt hier die Dialoge lernen und morgen mal ausprobieren. Die treffen sich wahrscheinlich erstmal in der Morgendämmerung, dass noch keine Zeugen dabei sind. Weil der Brücker ja möglicherweise nicht so schnell bis auf jetzt das ein oder andere Brückstück vom Dings her sind. Die meinen die Großstadt, aber kommen. Ja. Du hast es jetzt mit Brück noch nicht überprüft. Nein. Mit der Ampel. Nein, das habe ich jetzt, wie gesagt, nur mir so eben jetzt... Die dürfen die ja wahrscheinlich nicht so hektisch umschalten in Brück, dass sie das dann mitkriegen. Ich weiß, dass eine mitkriegen. An einer Eisenbahn... Eine Eisenbahn? Ich habe keine Ahnung, für eine Eisenbahn... Mein Lieber. Na, dann mach dich dann mal sachkundig beim Brückstück. Ja, sieh zu, dass die Olle das nicht mitkriegt, sonst gibt's Ärger. Nein? Nee, naja. Oh, ich höre schon Ja, gut, okay. Dass gegessen wird, weiß ich nicht. Ist schon klar, ja, richtig. Genau. Ja, dann, ich würde jetzt sagen, schöne Grüße nach Brück, aber du hast ja leider praktisch aus Potsdam angerufen. Ja, aber ich werde diese schönen Grüße, Oder? Da war sie wieder, die Antipathie gegen... Nee, ich werde auf alle Fälle die schönen Grüße werde ich an Sie weiterleiten. War überhaupt keine Antipathie. Aber wenn er jetzt vielleicht, ich würde ja gerne, sagen wir mal, die Telefonnummer ein bisschen langsamer abspielen, dass die Brücker das mitkriegen, aber die geht jetzt nicht tempomäßig runter zu dimmen. Aber trotzdem, vielleicht rufen nachher oder mal Brücke an. Können auch Existenzkämpfe. Also so Ampelzeugen. Ampelzeugen, dass vielleicht nochmal Ampelzeugen ein Eid hier ablegen, dass es wirklich jetzt eine zweite fest installierte Ampel in Brücke. Moment. Diese Frau, ja, von der, um die es ging, ja? Die ist ja auch an der das Brückstück auch diesen Begriff ausgeführt hat, ja. Die ist absolut zuverlässig. Also die ist kein Flitschen oder irgendwie, das ist eine Frau, die im Leben steht. Ja. Die ist zwar, Anfang 20 oder Mitte 20, aber die steht im Leben und die, ja. Also definitiv gibt es da jetzt diese, die war es provisorisch natürlich, das ist schon richtig, die war es provisorisch und dann die kann man sie wieder zuzählen. Ja. Aber ich habe direkt nachgefragt, sie ist definitiv jetzt fest installiert. Ja. Also dieser Stadtführer, wenn der jetzt da rumfährt und so, der muss auch zu dieser zweiten Ampel fahren. Ist jetzt fest. Und, aber du bist wirklich 100% davon überzeugt, dass, sagen wir mal, dass sie wirklich total von wirklicher überzeugender Ampel-Ehrlichkeit ist, das Brückstück. Auf alle Fälle. Ja, also die ist sowas von ehrlich. Und, ja, und, gerade was Ampelaussagen betrifft. Also ich kenne das nicht so genau. Ich habe nur ein paar die Dialoge. Du weißt ja, Frauen flunkern ja hin und wieder, wenn es jetzt, sagen wir mal, um Gewicht geht, um Alter, um so eine Geschichten. Aber da, also das sei denen auch gestattet. Aber was jetzt die Brücker, zweite fest installierte Ampel betrifft, da kann man sich, denkst du, kann man die Hand für ins Feuer legen, kann man sich hundertprozentig drauf verlassen. Also so wie sie geguckt hat, als ich zu ihr zum ersten Mal Brückstück gesagt habe, da weiß ich, das ist so ein ehrliches Gesicht und so eine alle Emotionen kommen gleich raus. Wie hat sie denn geguckt? Wolltest du dir ihn in die Fresse geben? Ja. Ja, ach, die scheint mir doch recht sympathisch zu sein. Ja, genau. Ja, gut. Na gut, dann. Ja, na dann. Na dann. Mach das Bett ohne Wärme. Achso. Bei uns in so eine Hobby-Astronomie-Persif. Also wir haben nochmal, das ist wirklich auch, ja. Das muss man nicht, also das kann mit allen nicht mithalten. Auch mit, also wir haben... Hobby-Astrologen quasi, Astronomen. La Luna, und dann so zum Abschied, Beta Pictoris. Was ist denn bitte? Ist aber auch super, La Luna, Beta Pictoris ist doch gut. Ja, das ist mit meinem Kumpel, also das ist auch so, ich meine, das läuft so in der Kategorie mit von den, was war das, Lichtenberg. Ja. Nein, Russland, Persien. Nein, Hallo Tavares, nee. Dieser andere Ost. Moinsen. Achso, Marzahn. Ja, Marzahn. Ja. Weiß ich nicht mehr, was das war. Ja. Das war Halle Tavares, alles grün in der Roten Armee. Nein, das nicht. Nein. Das andere. Moinsen? Nein. Nee. Alles klar im BH? Nee, auch nicht. Dann kommt schon Lars. Was war denn da noch? Alles Knicke, auf jeden. Grüß Gott, wenn du ihn triffst. Moinsen. Ja, irgend so, genau. Naja, gut. Ja, das war zwischen zwei Kumpels da und so war das bei uns auch so. Du bist jetzt... So einer kleinen Gruppe. La Luna, Beta Pictoris? La Luna, und weil so der auch so ein bisschen so, weil der Mond natürlich. Ja, der Mond, also eigentlich die Mondin, wa? Das ist wieder Hintergrundwissen natürlich, genau. Und das war bei uns nicht vorhanden damals. Ja. Und dann Beta Pictoris natürlich, also das weiß ich, ob ich da jetzt trumpfen kann, der Maler, ne? Also ich glaube, es ist der Maler, das Sternbild. Ach so. Ja, und Beta Pictoris ist wahrscheinlich ein ganz langweiliger Stern, weil es ging immer... Ach so, ist jetzt nicht Englisch Beta besser, sondern Beta eigentlich. Entschuldigung, ja. Ja, naja, das ist ja wieder Sachse. Ich kann kein Latein, ja. Beta Pictoris. Beta Pictoris, ja genau. La Luna, Beta Pictoris, das ist doch ein Spitzendialog. Ja, das ist aber sehr regional und sehr... Ja, welche Region denn? Das ist, Potsdam. Das ist ein anderes Kaff. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es größer als Brück, aber Freital. Freital? Da bin ich geboren. Ja. Na wunderbar. Ist doch auch ziemlich sächsisch. Ja, sehr sächsisch. Mensch, Freitaler Astronom. La Luna, Beta Pictoris. Ja, gut, super. Na, super. Okay. Da danke ich dir doch sehr für deinen Anruf. Ich bedanke mich. Ja, und hoffe mal, dass sich die, das Brückstück morgen nicht mit Verachtung straft. Auf keinen Fall. Ich denke mal, morgen wird ein erster Schritt hin zu deiner Sendung, also dass das mal sich auch überwindet. Ja, da bin ich ja gespannt. Meinst du, die hat heute wieder zugehört und kontrolliert? Nee, ich glaube, die hat vielleicht heute nicht zugehört. Ach so, aber schade. Wenn ich dir das erzähle, dann wird sie, ich glaube, die wird jetzt ganz heiß drauf sein. Also die wird unbedingt... Gut. Okay, alles klar. Mensch, super, naja, klar, La Luna. Better Pictures. Tschüssi, Rinjahauen. So, dann machen wir, ich habe jetzt irgendwie wunderbare Zuhörmusik versprochen. Wir haben außerdem jetzt eine Band vom halbautomatischen Anrufbeantworter ist da. Den kann man sich selber besprechen. Dann 0331 zu Potsdam 70 97 330. Zwei wunderbare Musiken, die jetzt den halbautomatischen Anrufbeantworter rahmen quasi. Die erste ist das Original, Morita Doji, so eine japanische Folksängerin aus den frühen 70er Jahren, 75, 76, 77, 74. Die singt echt bestürzend schön. Einen Song, der heißt jetzt If I Die, wenn ich sterbe. Und danach kommt dann quasi nicht gecovert, sondern eigentlich bearbeitet, überarbeitet. Nochmal derselbe Song, nochmal von Morita Doji, aber eben be- und überarbeitet von einer ebenfalls japanischen Avantgarde-Supergroup Slap Happy Humphrey heißen die. Also wir hören als erstes Morita Doji im Original und danach Morita Doji If I Die überarbeitet von Slap Happy Humphrey. Zwei Musiken, bei denen zuzuhören sich tatsächlich lohnt. Wir hören jetzt nochmal das Band vom halbautomatischen Anrufbeantworter, so wie es in der letzten Woche entstanden und jetzt von David zusammengeschnitten ist. Hier nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter, wenn man da den einen oder anderen eigenen Beitrag zu leisten will. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam. 70 97 330. Und jetzt Morita Doji, dann das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters und dann Morita Doji in der Überarbeitung von Slap Happy Humphrey. Halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam, 70 97 330. Eine Gruppe wollen wir sein, zusammen alles tun. Zusammen wollen wir arbeiten, zusammen nach der Arbeit ruhen. Doch dieses Tun missfällt mir nun. Will alleine leben, will mir selbst ein Leben leben, bauen und nach Vollendung streben. Ich hasse diese Leute, sie tun doch nur als ob. Und das soll ich denen glauben? Ich bin doch nicht bekloppt. Drum gehe ich nun, alleine, weil es mir halt so gefällt. Doch Ziele habe ich keine. Keine Freunde, kein Geld. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Landesemissionsschutzgesetz. Immer trifft es die kleinen Leute. Will uns verbieten das Lagerfeuer. Wir mit Sternburger das Feuer und die Wärme freute. Sogar der Förster über die Knackholzbeseitigung freute sich eher. Aber über uns arbeitet Bonn-Berlin. Kein Weg, den man scheute. Hallo Kuttner, ich bin's, Wolle. Ich versuche mich mal ein bisschen zu ordnen. Meine Stimme ist nicht besoffen, sondern ich bin ein bisschen erkältet. Aber ich habe heute eine Schrift gelesen, ich weiß nicht, ob das Graffiti waren oder weiß ich nicht. Es stand an der Wand geschrieben, Rauchen, Saufen, Geschlechtsverkehr, Punkt. Und dann bin ich weitergelaufen, dachte ich, ach, das erinnert mich an Angelika Merkel, die plötzlich aufgetreten ist und gesagt hat, wir brauchen den Frieden gegen die AIDS-Krankheiten und sowieso. Ist Ihnen immer aufgefallen, dass diese Angelika Merkel bei jedem Thema mitsprechen will? Ja, hallo Wolfgang, Alexander. Ich habe mich also wirklich sehr gefreut, dass du mir einige freundliche Worte gewidmet hast. Vielleicht können wir beide mitwirken an der Aufklärung. Und da ist ein außerordentlich großer Bedarf dafür. Die Tornados, die darüber fliegen nach über Afghanistan, ich gehe da nicht davon aus, dass sie die Drogenfelder suchen, sondern kann es auch sein, dass Deutschland nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg sich wieder eingemischt hat zum Dritten Weltkrieg? Ich hatte dir ja auch zugestimmt, als du gesagt hast, dass du in der Bibel gelesen und den Eindruck gewonnen hast, dass da irgendwie ein faschistischer Ungeist drin steckt. Dieser Meinung bin ich auch. Und da bin ich aber der Meinung, da sollte man wirklich konkreter werden. Und für diejenigen, die sich damit auch noch befassen wollen und die noch überlegen, ob sie in der reingezwungenen Religion drinbleiben wollen, habe ich mal einige Stellen rausgesucht. Und zwar... Aber die Deutschen sind, ja, wir hatten eine Fußball-WM, wir sind dabei. Wir Deutschen sind ein Supervolk und wir sind so hübsch und wir kaufen uns Persilscheine, ob wir bei Adolf Hitler waren oder bei der Stasi waren. Es ist alles so merkwürdig. Es ist wirklich alles so merkwürdig. Im Endeffekt, ich versuche mich zu renegieren oder zu Fassung muss ich haben. Warum ist das eigentlich so mit der Welt, dass sie so ist? Das kann ich dir wieso meinst du, also kann ich dir so genau nicht beantworten. Also wieso fragst du überhaupt warum? Verstehst du das nicht? Also das musst du doch verstehen. Warum verstehe ich das nicht? Naja, weil du wahrscheinlich in der Schule nicht aufgepasst hast. Warum habe ich an der Schule nicht aufgepasst? Naja, weil du wahrscheinlich keine Hausaufgaben gemacht hast und du weißt nicht, wie was, irgendwas wirst du nicht gemacht haben. Warum habe ich keine Hausaufgaben gemacht? Warum habe ich irgendwie was nicht gemacht? Naja, weil du wahrscheinlich nicht wissen wolltest, wie die Welt aussieht oder so. Warum wollte ich nicht wissen, wie die Welt aussieht? Oh Mann, du nervst. Vergiss dich. Vergiss mich. Ja, ihr Fritze, mach weiter so. Euer Radiosender ist der Beste. Tschüss. Pappalapapp! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Weiß ja nie, was über Nacht alles so passiert. Der Baum, der hat viele Gesichter. Schau nur hin, dann wirst du sehen. Und wenn es dich wirklich interessiert, dann kannst auch du übers Wasser gehen. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Bla bla bla, bleib doch noch ein bisschen hier. Es gibt doch noch lecker Kuchen mit Schlagsahne. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann Dann 0331 zu Potsdam 70 97 330. Happy Humphrey war das in der Bearbeitung von Morita Doji. Freitagabends nach getaner Uni kann man auch mal die Scheine Scheine, das Semester Semester und das Studium überhaupt sein lassen. Wenigstens für einen Abend und am besten auf drei Dancefloors. Fritz. Uni-Cocktail im Fritz-Club. Jeden Freitag. Und jetzt immer auf 1. 2. Floors. Der Fritz Uni Cocktail. Immer freitags ab 23 Uhr im Fritz Club im Postbahnhof. Direkt am Berliner Ostbahnhof. Und mit einem gültigen Studentenausweis kommt man sogar sehr günstig rein. Fritz. Und das hört man. 0:37. Fritz Info. Nachrichten. Mit Mario Bartsch. Die Bundeswehr hat zu wenig Geld und vernachlässigt ihre Kasernen. Zu diesem Ergebnis kommt der Jahresbericht des Wehrbeauftragten Robbe. Im Einzelnen geht es um Schimmelbefall, einsturzgefährdete Decken und schlechten Sanitärbedingungen. Bundesverteidigungsminister Jung will Konsequenzen ziehen und den Wehretat aufstocken. 4 Jahre nach Beginn des Irakkrieges haben die britischen Einheiten in Basra einen wichtigen Stützpunkt an die einheimischen Truppen übergeben. Generalmajor Shaw sprach dabei von einem weiteren Schritt zur eigenständigen Sicherheitskontrolle. Die britischen Soldaten würden nur noch in Ausnahmesituationen Präsenz zeigen, um die Autorität der irakischen Sicherheitskräfte zu stärken.

the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, das war eben Viktor Kara und jetzt, naja, dann machen wir die Sendung voll und dann so gut, oder? Viertelstunde. An der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ah, wobei ihr könnt ja noch jede Menge Slap Happy Humphrey spielen, aber naja, vielleicht schaffen wir das auch nicht. Ich habe sogar noch eine andere Musik. Ach, das ist so schwierig. Hallo, wer bist denn du? Jo, moin. Moin, moin, moin. Jo. So, hast du denn jetzt noch eine spitzen Coverversion für so eine Art Begrüßungsdialog? Naja, ob das nur so spitze ist, naja, aber ich hab mir mal sowas zusammengestellt, hier zum Beispiel, moin, na, alles senkrecht, denn, na, Logo, na, Jüdpelle, denn, hau mal Rinn in der Rille, jo, Rinn ihr halten. Warum Rinn ihr halten? Naja. Hast du dir jetzt ausgedacht? Jo. Ach so, nein, das soll ja nicht ausgedacht sein, sondern soll so sein, wie es sich im wahren Leben immer wieder abspielt. Ach, aber ich meine, war schon irgendwie... Ich meine, das habe ich mir so alle zusammengestellt. Also ja, aber... Rinne aber halten, das sage ich auch manchmal so. Rinne halten, sagst du manchmal? Naja, anstatt Rinne hauen, Rinne halten, ja. Ja, ach, Rinne halten, naja, ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Wie war das nochmal? Alles senkrecht? Nee. Moin. Na, alles senkrecht. Moin, na, alles senkrecht. Na, Logo. Und dann, na, ja. Pille, dann hau mal Rinne in der Rille. Wieso ein Pille? Na, wisst ihr, nee, einfach so... Na gut, Pille, hau Rinn in die Rille? Jo. Jo, und denn? Jo, Rinn ihr halten. Jo, Rinn ihr halten. Naja, gut. Jo. Okay, dann will ich das mal an der Stelle akzeptieren. Jo. Ich danke, wo ist denn das jetzt beheimatet, diese Form von Dialog? Na, in Prenzlau. Prenzlau? Jo. Ah, Prenzlau ist ja auch 1A. Ich sag nur immer, der Marktkauf in Prenzlau, ein Traum. Ah, nee, nicht so wirklich. Nee. Okay, schöne Nacht noch. Jo, alles klar. Okay, Tage. Tschüss. Jo, ciao. So, hallo. Hi, Kuttner, grüß dich. Hier hallo, Emma. Hallo, Emma. Ich sag ja immer, grüß dich, ne? Ja, ja. Und dann, wie geht's? Also, das Übliche. Ja. Ist nicht besonders einfallsreich. Stimmt. Nee, aber zum, ich weiß. Ja. Aber zum Abschluss, auch nicht so super einfallsreich, wenn du jetzt sagst, tschüss, ne? Ja. See you later, alligator in a wild crocodile. Ich weiß, das ist, das ist so geklaut. Ja. Ja, aber das finde ich auch ganz lustig. See you later, alligator, in a wild crocodile, haha. Ja, ja. Wobei, was? Wisst ihr, der Kommunist sagt, see you later, agitator. Ach so. Ja, das ist natürlich noch besser. Und dann kann man auch gleich wieder sagen, alles Grüne nach Roten Armee. Ja, das hat mir übrigens auch am besten, am allerbesten. Ach so, ja, wollte ich ja zu dir sagen. Hallo Tamarisch. Hallo Tamarisch. Genau. Ja, ja, alles Grüne nach Roten Armee. Ich danke dir für deinen Anruf. Ich danke dir auch für tschüss. Die Sendung. Tschüss. Hallo? Ja, hi, ich bin's. Ja, ja, ach, du bist es. Ja, das ist ja gut, ja. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hast du denn jetzt noch eine... Ein Vorschlag? Ich hätte noch einen Vorschlag. Oder wolltest du nur sagen, schöne Sendung, schöne Nacht? Nee, also, dann sag mal. So einen sportlichen Vorschlag. Und zwar mit einem Freund immer so richtig aus dem Leben gegriffen, sag ich mal, er sagt, eure Lordschaft. Ja? Ich dann, ja, eure Wenigkeit. Ja? Ja, und dann kommt immer noch so, entweder er oder ich, je nachdem, wer schneller ist, na, was ist, wie ist es? Und dann meistens eher, ach, hör auf. Ja? Oder ich dann, ja, ich kotze den Teich. So als... Wie ist es? Ach, hör doch auf. Ja, ich kotze in den Teich. Sagt noch derselbe, der auch sagt, ach, hör doch auf. Ist unterschiedlich, je nachdem, wer schneller ist, sag ich mal. Ah ja, ich kotze in den Teich. Ja, ich kotze in den Teich. Ich breche ins Essen, ich von kotze wo, von wo, was, nochmal, was, ich breche was? Oder ich breche ins Essen. Ah ja, aber ich kotze in den Teich klingt besser. Von ja, wo kann man das jetzt verorten? Sagt ihr Porta Westfalica was? Porta Westfalica, das ist ja tief im Westen, oder? Ja, das erste Dorf quasi, A2, wenn man aus Richtung Berlin kommt, in Nordrhein-Westfalen. Ja, ach, kick mal einer an. Da sagt man das, Porta Westfalica. Ja, ja, ja, ja. Super, eure Lordschaft, eure Wenigkeit, wie ist es? Ach, hör auf, ich kotze den Teich. Ja. Ich danke dir für den Anruf. Ebenfalls, schönen Abend. Tschüss. Ne? Hallo? Hallo? Schöne Sendung, schöne Nacht. Schöne, danke. Hallo? Hallo. Ja. Ja. Na, das war doch ein super Dialog schon, oder? Ja. Ich würde ja also gerne noch eine Musik spielen. Ja, ich habe mal eine ganz kurze kleine Frage. Na los, ganz schnell. Wie wird ein Slap Happy Humphrey geschrieben? S-L-A-P? S-L-A-P. Lange Pause. Happy H-A-P-P-Y? Wie jetzt nochmal? Also Happy wie die Stimme? Happy wie Happy? H-A-P-P-Y? Genau. Und dann Humphrey H-U-M-P-H-R-E-Y? P-H-R-E-Y. E-Y. Das war eine gute Frage und jetzt hören wir gleich nochmal Slap Happy Humphrey, oder? Okay. Okay, tschüss. Tschüss. So. Achso, jetzt hallo. Wollen wir mal nachher Tschüss sagen? Wir hören mal lieber noch ein bisschen Slap Happy Humphrey und dann sagen wir Tschüss, oder? Was hältst du denn davon? Richtig. Super, vielen Dank. Bis gleich. Ja, ich wollte eigentlich noch so ein... Na sag, ja, schnell. Also, hi. Ja? Hi. Wie geht's denn so? Gut. Und sonst so? Naja, aufs Maul? Nee, lass mal stecken. Das ist ganz gut. Ich merke mir mal bloß das Letzte aufs Maul. Nee, lass mal stecken. Ja, Rinja hauen. Okay, Rinja hauen. Muss ja. Genau. Ich grüße Sonja. Schön. Tschüss. Slap Happy Humphrey. 同じ